Wir beten dich an. Du bist das Lamm, das sich für uns schlachten hat lassen. Du hast uns erlöst und wir beten dich an. Oh, seine Gegenwart ist hier. Oh, Jesus ist hier. Er ist da und er berührt dich. Was du erlebst, Jesus lebt, er ist lebendig und er will, dass wir ihn anpreisen, dass wir ihn loben, dass wir nur auf ihn schauen, dass wir alles andere loslassen, dass wir tiefer gehen, dass wir uns hineinfallen lassen in seine wunderbare Gegenwart, dass wir immer mehr erkennen, wie heilig er ist, wie wunderbar er ist, wie schön er ist. Weißt du, er will nicht unsere Werke, er will nicht unsere Brandopfer, sondern es geht ihm darum, dass wir seinen Willen erkennen und dass wir barmherzig sind. Barmherzig sind, so wie er. Oh, barmherzig sind, so wie er barmherzig war mit uns, so wie er Gnade hatte mit uns, so wie er immer weiter Gnade hat mit uns. Und darum lasst uns diesen Herrn anbeten, lasst ihn loben und preisen. Weißt du, es ist nicht, weil er das braucht, sondern er weiß, wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann gehen wir höher, höher und höher. Dann sind wir in seiner Gegenwart, dann sind wir im Thronsaal, sind wir in seinem Thronsaal. Und er will dich beschenken, er will dich beschenken heute. Diese Ströme lebendigen Wassers, sie fließen, sie fließen, sie fließen vom Thronsaal. Diese reinen, diese klaren Ströme, sie fließen. Sie fließen, sie fließen. Lasst uns noch tiefer gehen. Lasst uns noch tiefer gehen. Da gibt es noch mehr, noch mehr. Es gibt noch mehr. In Tiefe gibt dir mein Herz. Ich gebe dir mein Herz. Jesus, ich gebe dir mein Herz. Jesus, ich gebe dir mein Herz, mein Leben, mein Sein. Ich gebe dir mein Herz, Jesus, ich gebe dir mein Herz, Jesus, ich gebe dir mein Herz, mein Leben und mein Sein. Ich gebe dir mein Herz. Ich geb dir mein Herz, Jesus, ich geb dir mein Herz, mein Leben und mein Sein. Du bist der Schatz im Acker, du bist der Schatz und ich lass dich nie mehr los. Schatz im Acker, du bist der Schatz meinem Acker, du bist der Schatz und ich lass dich nie mehr los. Oh, oh, oh, oh, oh. Mein größter Schatz bist du. Ja, wir halten diesen Schatz fest. Wir halten Jesus fest. Wir lassen uns nie mehr los. Wir stellen ihn an die erste Stelle unseres Lebens. Und alles andere lassen wir los. Alles andere lassen wir los. Wir geben alles hin, weil wir nichts anderes mehr brauchen als nur unseren Herrn. Weißt du, du bist geschaffen, ihn anzubeten, ihn zu loben und zu preisen. Lasst uns dieses Jahr ein Jahr des Lobpreises sein, unseren Herrn anzubeten, ihn zu preisen, unser ganzes Sein auszurichten auf ihn. Und wenn wir ihn anschauen, weißt du, wir können nicht anders, als ihn zu loben und ihn zu preisen. Oh, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Und das ist das, was sich klar sehen lässt, wenn du im Thronsaal bist, wenn du mit vor ihm stehst, wenn du ihn lobst, wenn du ihn preist, wenn du ihn anbetest, dann weißt du, alles ist gut. Ich habe einen Herrn, ich habe einen Gott, der gut für mich ist. Gott will dir immer mehr zeigen, wie gut er ist, wie sehr er dich liebt, dass er für jedes deiner Probleme eine Lösung hat. Er ist für dich. Er ist alle Zeit für dich. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir immer tiefer gehen, immer tiefer eintauchen in seine Gegenwart. Weißt du, ich sehe gerade einen Strom, das ist dieser Fluss des Heiligen Geistes. Und manche, die lassen sich schon ganz toll da drin treiben. Aber es gibt andere, die heben sich noch am Ufer fest. Die lassen noch nicht ganz los. Weißt du, was wird sein, wenn ich loslasse? Was geschieht, wenn ich mich völlig dem Heiligen Geist überlasse? Was passiert, wenn ich mich völlig hingebe? Und der Herr sagt, weißt du, lass alle Zweifel los, lass alle Ängste los, lass dich ein auf mich, lass dich ein auf mich. Wenn du dich am Ufer festhebst, erlebst du immer das Gleiche. Aber wenn du loslässt und eintauchst in meinen Strom, dann wirst du staunen, was geschieht. Staunen, was geschieht. Oh, und du wirst dich freuen und jubeln und tanzen in diesem Strom. Oh, komm, lass uns tiefer gehen. Da geht noch mehr, da geht noch mehr. Oh, da geht noch mehr. Oh, danke. Ich lasse mich füllen von deiner Liebe. Weißt du, im Angesicht des Herrn ist Freude. Wir freuen uns alle Zeit. Die Freude bringt uns den Durchbruch. Die Freude bringt uns den Durchbruch. Weißt du, wir müssen nicht gleich aufgeben, sondern die Freude ist da. Spürst du, wie du so richtig jetzt voller Energie bist, einfach wie Gott in dir so hervorkommt, wie er sprudelt in dir. Weißt du, ich sehe so viele Quellen hier, die sprudeln und die hüpfen und die springen, so richtig voller Freude. Weißt du, wir haben Freude. Oh, wir haben Freude. Freude und Leichtigkeit. Du wirst gefüllt mit allem, was du brauchst. Gott gibt dir alle Zeit, was du brauchst. Alles steht dir zur Verfügung, was du brauchst. Und jetzt bist du gefüllt, bist tiefer eingetaucht. Und jetzt kannst du das Wort in einer neuen Dimension aufnehmen. Amen. Ja, bleib da drin in diesem Strom der Liebe, in diesem Strom der Freude, in dem Strom seines Lebens, wo alles wieder lebendig in dir wird, oh, wo das andere wirklich, boah, alles rausgeht, weggeht von dir, was ich irgendwie an dich heften wollte. Halleluja, das ist so gut, deshalb ist es so gut, wenn wir zusammenkommen. Halleluja. Und ich wollte euch was weitergeben zu Beginn diesen Jahres. Und danach kommt noch Sabrina und danach kommt noch der Pastor. Halleluja. Also wir haben hier mehrfache Gänge. Mehrfaches Gängemenü heute. Halleluja. Freut ihr euch, dass wir 2025 haben? Yeah. Ein Jahr der Herrlichkeit. Ein Jahr der Gnade. Ein Jahr, Halleluja, der Stärke. Ein Jahr der Kraft, ein Jahr, wo wir uns fest auf unseren Herrn ausrichten und uns immer weniger ablenken lassen von irgendwelchen Sachen, die es in der Welt gibt. Und das hatte ich auch so, dass der Herr das wirklich sagt, dass wir uns echt nicht fürchten sollen. Ganz wichtig, dass wir uns nicht beschäftigen sollen mit so viel, was der Feind macht, ja, also Wenn er an dich rankommt, dann musst du ihn schon wegweisen, ganz klar. Aber unser Augenmerk ist der Herr. Und das ist ganz wichtig. Der Feind möchte uns immer wieder von diesem Zentrum abziehen durch alle möglichen Sachen. Aber er sagt wirklich, fürchte dich nicht. Ich bin der Herr und ich bleibe der Herr auch in Zeiten von Erschütterung oder in Zeiten von Krieg. Und er sagt, deshalb fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen, denn ich bin der Herr und ich bin der Größere in euch. Achtet auf eure Worte. Wollt ihr den Feind groß machen mit all seinen Plänen oder wollt ihr sehen, wie ich ans Werk gehe und Großes bewirken werde in eurem Land und auf dieser Welt? Also achtet darauf, was aus eurem Mund herauskommt und entschuldigt negatives, zweifelndes oder ungläubiges Reden nicht. Amen. Amen. Das, wenn wir es getan haben, das ist keine Verdammnis, aber dann tun wir einfach Buße. Weil das gefällt dem Herrn nicht, wenn wir ungläubig und zweifelnd und so weiter reden, sondern er ist ein Gott des Glaubens und Halleluja. Und wir haben den Geist des Glaubens empfangen in unserem Inneren. Wir sind eine neue Schöpfung, ja, wir sind neue geworden. Halleluja, du bist neu geworden, du bist vollkommen neu, dein Geist ist neu. Das müssen wir wirklich, ja, Halleluja, daran halten wir fest, wir sind neue. Wir sind nicht die Alten, die ein bisschen angestrichen wurden, ein bisschen lackiert worden, Überlack irgendwie bekommen haben, sondern wir sind richtig neu. Dein Inneres, wenn du Jesus aufgenommen hast, ist richtig neu geworden. Und das ist das Allerwichtigste mit dem, Halleluja, beurteilen wir und sehen wir auch alles. Und da haben wir die richtige Perspektive. Er sagt, ich setze wie nie zuvor den Geist des Glaubens frei in meinem Leib. Nehmt ihn auf, lebt ihn aus und lasst nichts anderes zu, auch in euren privaten Gesprächen. Ich komme mit einer Flut der Herrlichkeit, mit Wasser des Lebens, mit Glauben und Vertrauen auf mein Leib, auf jeden, der sich dafür öffnet und mich nicht abweist. Und ihr werdet erkennen, dass euch viel mehr möglich ist, als ihr es je angenommen habt. Halleluja, das sagt der Herr zu dir. Dir ist viel mehr möglich, als du dachtest. Viel mehr. Halleluja. Halleluja. Und er sagt, ich komme nicht zu spät, ich bin immer rechtzeitig und ich richte das Schwache auf, das, was nicht glaubt, dass es etwas ist und mache die Weisheit der Weisen zunichte. Halleluja, das macht er. Das ist wunderbar. Und er richtet die Wahrheit auf und er richtet seinen Leib auf in dieser Zeit. Und es ist wichtig, er hat immer dieses Wort feststehen, feststehen. Und Gott möchte, dass wir feststehen. Halleluja. Feststehen in ihm, feststehen in seinem Wort, von dem kein i-Tüpfelchen wegkommt, was in alle Ewigkeit gilt. Das ist nicht überholt. Ja, lass sie nicht einreden. Boah, das ist irgendwie überholt. Die Bibel ist überholt. Ja, was von, für, was weiß ich, alt, ja genau, die irgendwie im Alten verhaftet sind. Nein, es ist das Wort der Wahrheit. Wahrheit, Wahrheit. Halleluja. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Ja, Gott sagt, lasst euch nicht einschüchtern vom Brüllen des Feindes. Sondern wenn er brüllt dann und sagt, oh, das ist unmöglich, das ist nicht möglich, das wird nicht möglich sein und so weiter, dann sagen wir, nein, im Namen Jesus, alles ist mir möglich, weil ich glaube. Jesus hat gesagt, alles ist möglich, dem, der glaubt. Halleluja. Und wir sind Gläubige, also bezeichne dich nicht mehr als Ungläubigen, sondern wir sind Gläubige. Auch wenn die Seele manchmal vielleicht noch zweifelt, ja, aber mach sie nicht groß, sondern mach den groß, der in dir wirklich lebt. Und wir stehen auf dem Wort, wir stehen auf dem, was uns Gott gesagt hat. Wir stehen auf dem, was er uns persönlich gesagt hat. Wir stehen auf dem, was er über unser Land gesagt hat. Was er über hier auch Glory Life gesagt hat. Damit arbeiten wir. Ja? Damit, Halleluja, geht der Herr. Das heißt 2. Korinther 1,20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Halleluja. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Und er sagt, nimm meine Verheißung, steht wirklich fest, steht fest, lasst euch nicht rausbringen. Irgendwie dieses lasst euch nicht rausbringen, lasst euch nicht einschüchtern, sondern Halleluja, es ist alles da. Und wo du in deinem Herzen für geglaubt hast, wo du vielleicht schon länger stehst, ja, da sagt er wirklich, bleib drauf, ja, bleib drauf, nimm das Wort, es ist nicht weniger geworden, es ist nicht weniger kraftvoll geworden, sondern ja, ich ermutige euch auch, holt Worte, die ihr schon bekommen habt oder auch hier diese Gemeinde bekommen hat, ja, diese Bewegung, die unser Land, auch die über unserem Land ausgesprochen wurden, holt die euch wieder raus und habt das vor Augen, habt nicht das vor Augen, was der Feind die ganze Zeit veranstaltet. Weil wenn wir darauf schauen, was er macht, dann wären wir eingeschüchtert. Hätte David die ganze Zeit auf den Goliath geschaut, ja, das Volk Israel hat es gemacht. Sie schauten die ganze Zeit auf Goliath und sagten, keine Chance, der ist groß, der ist mächtig, der schüchtert uns ein, der schreit, der ruft. Aber David war anders. Halleluja. Der ist schon ein Vorschatten von der neuen Schöpfung. Absolut. Und der David ist wie du. Halleluja. Der lässt sich nicht von Goliath einschüchtern, sondern er sagt, was willst du, unbeschnittener Philister? Weißt du, wenn ein Geist dir einredet und dich, weißt du, ja heute, wir haben hier jedenfalls noch nicht mit realen, also sind schon real, aber mit sichtbaren Feinden so stark zu tun, sondern es sind bei uns eher die Unsichtbaren, die so hier rein reden wollen. Ja? Und denen müssen wir genauso wie David dem Goliath widerstanden hat, müssen wir denen widerstehen und allem, was nicht Gott ist, was nicht Gott für unser Leben ist, was Gott nicht für uns geplant hat, wirklich sagen, nein, ich nehme es nicht an, ich akzeptiere es nicht. Halt die, genau. Halt den Rand. Ja, das ist wichtig. Es ist wichtig, damit wir stehen können und nicht dauernd in die eine Richtung wanken, in die andere Richtung wanken, weil das wieder kommt oder weil das von der Seite reinkommt. Hier die Angst und die Befürchtung oder so weiter. Wir sagen, nein, ich höre nicht mehr darauf. Ich mache mich nicht mehr eins mit dem Brüllen des Feindes, sondern der in mir. Ich habe einen Löwen in mir, der selber brüllt. Boah! Brüll mal! Wenn der Leib aufsteht und wirklich brüllt in Einheit, das ist ganz wichtig auch. Das hat er auch gesagt, wirklich diese Einheit. Ich hab ihn kurz gesehen und da war er traurig. Ich habe an gar nichts Spezielles gedacht, aber ich habe gesehen, wo manche denken, euer Ich und Jesus, das klappt schon und ich brauche den Leib nicht. Da habe ich gemerkt, Jesus war traurig darüber, weil Jesus kann nicht von seinem Leib getrennt werden. Also wir können uns nicht vom Leib trennen und denken, wir haben den vollen Durchbruch und den vollen Durchschlag, sondern wir brauchen ihn und wir brauchen den Leib. Beides zusammen. Wir können uns nicht zurückziehen. Und weißt du, weil Jesus möchte, dass wir stark sind. Dass wir stark sind und dass wir am Ende dieses Jahres noch stärker sind. Halleluja, das ist wirklich das Ziel. Hab das vor Augen. Hab das als Vision. Genau, ich kann vielleicht kurz den Traum erzählen von Poli, den er am... Wo ist Poli? Da bist du. Darf ich deinen Traum erzählen? Super. Weil das war stark. Er hat die Gemeinde eigentlich gesehen. Ne? Und dann waren, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, und die drei Personen, die da standen, die vor der Gemeinde standen. Und das eine war Weisheit. Und das zweite war Entschiedenheit und das dritte war Vision, volle, klare Ausrichtung. Und ich glaube, und die ganze Gemeinde ging hinterher. Bist du einverstanden? Hinter Weisheit, Entschiedenheit und voller Vision, klarer Ausrichtung hinterherzugehen. Ich glaube, es ist wirklich ein prophetisches Wort für uns, für dieses Jahr. Es ist ein starkes, starkes Wort. Wir gehen hinterher. Halleluja. Der Herr ist Weisheit, der Herr ist Entschiedenheit und der Herr ist klare Ausrichtung, klare Vision. Und so kommen wir immer mehr, auch kommst du immer mehr in deine Berufung hinein. Halleluja. Willst du mehr in deine Berufung? Dann wird das passieren dieses Jahr mit Weisheit, mit Entschiedenheit, mit diesem festen Stehen, mit dieser klaren Ausrichtung. Halleluja. Und ich glaube, dann werden wir erleben, ja, was in Epheser 3,20 steht, wo wir auf seinem Wort stehen, dann heißt es hier dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und auf alle Geschlechter und alle Ewigkeit. Dem, der über alles hinaus, worauf wir stehen, was wir glauben, zu tun vermag, ihm sei die Ehre. Halleluja. Wir haben einen Gott, der über alles hinaus tut. Der über unser Denken, der über unseren Glauben noch, und den setzen wir voll ein. Ja, aber er ist der über alles hinaus. Halleluja, was wir uns nicht mal erdenken konnten, das hat er für dich. Das hat er für dich. Nimm es wirklich. Dieses über alles hinaus, was wir erdenken können, hat er für uns. Lass wirklich jeden, vielleicht noch jede Enttäuschung, irgendwas, was vielleicht letztes Jahr nicht so geklappt hat, lass das wirklich komplett los und glaube dem und preise ihn. Ja, ihm sei die Herrlichkeit. Es passiert, dieses über alles hinaus, passiert, indem wir ihn preisen. Indem wir auf ihn schauen, indem wir ihn groß machen, passiert das, was kein Auge gesehen, was in kein Ohr gekommen ist, was in kein Herz gekommen ist oder Sinn gekommen ist, was er denen bereitet hat, die ihn lieben. Halleluja. Und ich weiß, ihr liebt ihn von ganzem Herzen und wir werden zusammen sehen in Einheit. Wir lassen uns nicht auseinanderbringen, wir lassen uns nicht trennen. Einfach der Leib steht in eins und verkündet der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, wer der Herr ist. Halleluja. Und so werden wir sehen, einfach in diesem Jahr, dass über alles hinaus, was kein Mensch gesehen hat, was sich keiner vorstellen könnte. Halleluja. Ich ermutige euch, wirklich diesen Hunger zu kultivieren, das Meer, was uns Gott geben möchte, das Meer, weil wir genießen diese Gegenwart. Es ist so wunderbar, auch jetzt. Du spürst diese Gegenwart, Gott ist wirklich da, er ist herrlich und wir gehen nach dem noch mehr. Halleluja, bist du bereit, dem noch mehr? Ich glaube, Gott hat noch mehr für uns. Halleluja, wir sind nicht unzufrieden, nein, wir sind zufrieden, wir sind dankbar, absolut, aber da ist noch mehr, was er uns geben möchte, über alles hinaus. Lass uns das erwarten, wir haben einen Gott, der über alles hinaus uns geben möchte, der uns beschenken möchte und er braucht eine Braut, die empfängt. Halleluja, wollen wir uns mal ausstrecken und sagen, dass wir alles empfangen von ihm, was er für uns hat für dieses Jahr. Oh, Halleluja, lass uns mal aufstehen. Halleluja, Herr, wir danken dir, dass du der Gott bist, der über alles hinaus, was wir denken, was wir uns vorstellen können, hinaus tut. Und Herr, wir sagen heute Morgen, wir empfangen, wir begeben uns in diese Empfangsposition, wo wir alles, was du für uns vorbereitet hast, Herr, für dieses Jahr, Halleluja, für uns persönlich, für unsere Familien, für unsere Ehen, Halleluja, für unsere Kinder, für unsere Enkel, für unsere Nachbarschaft, für unseren Arbeitsplatz, für unsere Länder, was du vorbereitet hast. Herr, wir empfangen es. Wir empfangen es. Sag mal, ich empfange es. Ich empfange es. Ich empfange es. Ich empfange Heilung, wo ich Heilung brauche. Ich empfange Gesundheit. Ich empfange Wiederherstellung. Halleluja, für mich selber, für mein Umfeld, für mein Land. Halleluja. Wir empfangen auch, ja, Heilung für die Wunden, die in unseren Ländern klaffen. Wir empfangen den Segen. Wir empfangen die Heilung von Gott. Herr, ich empfange alles, was du für mich hast. Was du für mein Umfeld hast, was du für mein Land hast. Halleluja, Halleluja. Nimm es im Glauben, nimm es im Glauben. Sag ja, nicht schon wieder in den Zweifel losgehen. Wie soll das gehen? Sondern glaub dem, der alles möglich hat, macht, der alles möglich macht, der alles möglich macht, über alles hinaus, was wir bitten oder denken können. Herr, wir glauben dir und wir empfangen. Wir sind dankbare Geber, Herr, wir beten dich an und wir sind dankbare Empfänger. Halleluja, in Jesu Christi Namen. Amen und Amen. Jetzt kommt Sabrina. Halleluja, spitz die Ohren. Halleluja. Ja, wir sind Empfänger. Halleluja. Und ich möchte euch jetzt gern einfach ein paar Schlüssel in die Hand geben, wie wir denn so richtig gut empfangen können in unserem Leben. Ich glaube nämlich, dass dieses Jahr wirklich ein Erntejahr wird, in unserem persönlichen Leben unter anderem. Und ich habe euch einen Psalm mitgebracht, den Psalm 65,12. Ich fange aber schon zwei Verse vorher an. Ihr könnt es euch einfach mal vorstellen. Also es geht um Gott, ja. Du sorgst für die Erde und bewässerst sie, machst sie üppig und fruchtbar. Gottes Fluss führt Wasser im Überfluss. Wir haben es gesungen vorhin. Du schenkst ihnen Getreide in Hülle und Fülle, denn so hast du es angeordnet. Du tränkst die Ackerfurchen mit Regen und weichst den Erdboden auf. Du schenkst der Erde fruchtbringenden Regen und segnest, was auf ihr wächst. Jetzt kommt's. Du krönst das Jahr mit reicher Ernte. Die steinigen Wege fließen über vor Fülle. Halleluja. Und ich habe diesen Vers wirklich für dieses Jahr bekommen, dass Gott dieses Jahr wirklich mit reicher Ernte krönt. Dass die steinigen Wege überfließen vor Fülle. Halleluja. Und wir haben ja manchmal so gefühlt steinige Wege in unserem Leben, wo wir sagen, okay, wir beten schon so lang für irgendwas, aber irgendwie, mir kam so dieses Gleichnis in Matthäus 13 so in den Sinn, dass wirklich dann immer so gefühlt Vögel kommen und es irgendwie wegpicken und irgendwie sehen wir keine Frucht. Aber wirklich, Gott ist dran und Gott gibt dir wirklich diese Zusage, dass die steinigen Wege überfließen werden vor Fülle. Halleluja. Halleluja. Und ich war selber auch ein steiniger Weg, muss ich zugeben. Meine Eltern haben nämlich quasi in mich gesät als Kind. Ich war mit in der Kinderstunde, ich war mit in Kinderfreizeiten und überall da wurden mir Samen ins Herz gelegt. Durch das Wort, durch Gemeinschaft, durch Lieder. Bis ich dann eben meinte, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Aber meine Eltern haben nie locker gelassen. Und sie haben 14 Jahre in diesen steinigen Weg gebetet. Und es war, ja wirklich. Danke, Papa. Wirklich. Und es dauert manchmal. Also ich will es nicht beschönigen, und es dauert wirklich manchmal. Ich möchte euch wirklich ermutigen, bleibt wirklich dran. Betet wirklich. Kein Gebet ist irgendwie, ja, wird nicht gehört oder ist irgendwie wirkungslos oder nutzlos. Jedes Gebet hat eine Auswirkung, was wir sprechen. Jedes Gebet ist wichtig. Jedes Gebet hört der Papa im Himmel. Deswegen seid wirklich dran. Sät wirklich Gebete. Und genau, wir in unserem eigenen Leben möchten ja auch Frucht sehen in unseren verschiedenen Bereichen. Und da möchte ich euch gerne ein Bild teilen, was ich mal hatte über diesen Himmelsgarten. Ich weiß nicht, einige von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen, aus einer Glory Life Schule war letztes Jahr die Lilo Keller zu Besuch. Und wir haben so eine Aktivierung gemacht, wo wir uns in unseren Herzensgarten einfach reingucken konnten, weil jeder von uns hat ja so einen Herzensgarten, wo wir einfach, wo dieser Ort der Begegnung ist mit Gott, wo wir einfach Dinge entdecken können, wo Gott zu uns spricht, wo uns seine Liebe auch einfach zeigen kann. Und ja, ich habe mir das angeguckt, ich bin durch dieses Gartentürchen in meinen Garten rein und dachte mir, wow, und dann habe ich so gesehen, der war total schön angelegt, so mit so Feldern, so wie in so einem englischen Landgartenhaus, also sehr akkurat, alles ganz schön mit dem Springbrunnen in der Mitte. Aber es waren nur zwei Felder in Blüte. Also es waren nur zwei Felder bepflanzt und alles andere war leer. Leere Beete. Und ich dachte mir, da war ich jetzt schon ein bisschen traurig, muss ich zugeben. Und ich weiß nicht, hat jemand das Gefühl, auch manchmal so leere Beete in seinem Leben zu haben? So irgendwie da in dem und dem Bereich läuft es nicht so und da fehlt noch irgendwas. Ah ja, okay, ein, zwei Hände, gut, danke. Okay. Und dann, ich konnte die Lilo fragen und dann habe ich ihr das so geschildert und dann meinte ich so, ja, da hat einfach Gott noch was vor bei dir. Und ich so, oha. Das ist dann nochmal, okay, das ist gut. Dann am nächsten Tag in der Zeit mit Gott habe ich einfach nochmal, habe ich mich aufgemacht, bin in meinen Garten rein, habe diese Felder angeguckt. Und dann habe ich gesehen, dass die gar nicht leer sind, sondern da waren einfach Samen drin. Da waren Samen drin und kleine Pflänzelchen drin. Und da waren Engel um die Felder und in den Feldern, die haben da gegärtnet. Also es gibt Gärtnerengel in deinem Garten. Und die haben da gejätet und haben begossen und das einfach sich drum gekümmert. Und dachte mir, wow. Und diese Samen sind Worte. Ja? Diese Samen sind Gebete, sind Worte, sind Verheißungen, die ich proklamiert habe in den verschiedenen Bereichen meines Lebens. Und manchmal da, wo ich viel gesät habe, da war halt schon viel Samen und war schon ein bisschen Pflänzelchen. Da, wo halt wenig passiert ist, da war halt noch nicht so viel. Und es ist einfach so wichtig, wie Irina es auch gesagt hat, einfach, dass wir sprechen, dass wir Gutes sprechen, dass wir Positives sprechen, dass wir die Verheißung Gottes sprechen über unser Leben, dass wir wirklich uns draufstellen und sagen, Papa, du hast es gesagt, das will ich sehen und ich danke dir, dass du mich liebst und ich weiß, dass du mir nichts vorenthältst und ich stelle mich da drauf. Leider geht es auch andersrum, habe ich gesehen, weil wenn wir Sachen des Unglaubens sagen, wenn ich zum Beispiel sage, oh, das wird nichts und es dauert ja schon so lang und es wird nie was, dann sähe ich nämlich Unkraut in diese Beete. Und dieses Unkraut wächst auch blöderweise. Und die Engel sind nicht dann beschäftigt, mein Unkraut wieder rauszurupfen, was ich da dooferweise gepflanzt habe, und können sich gar nicht mehr um die Pflänzlichen kümmern. Das heißt, Obacht. genau, einfach, ja, das ist mir so wichtig, dass wir wirklich gucken, was wir sprechen. Guckt, was ihr sprecht, passt auf, was ihr sprecht, guckt auf die anderen auf, was sie sprechen. In Liebe, ich habe mit meiner Mama telefoniert diese Tage und habe gesagt, oh Mama, ja, das wird nicht besser. Und meine Mama so, sag sowas nicht. Das darfst du nicht sagen. Ich so, stimmt nochmal, vollkommen richtig, darf ich nicht sagen. Genau. Genau. Also wirklich, passt auf, was ihr sagt. Und weil ich habe auch gesehen, ich meine, die Engelchen, die sind schon hinterherkommen und haben dieses Unkrautzeugs rausgerupft. Aber wenn wir halt zu viel negative Sachen sprechen und gar nichts Positives, dann hast du halt, dieses Beet ist halt dann nur voller Unkraut. Und da brauchen wir halt uns auch nicht wundern, dass da nichts wächst. Genau. Weil Gott sagt ja auch in 1. Mose 8, 22, solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und wir sind uns ja einig, dass Tag und Nacht schon sehr konstant ist, oder? Okay. Sommer, Winter auch? Ja, okay. Kälte, Hitze auch? Okay. Saat und Ernte wird sogar als erster Punkt genannt bei der Aufzählung. Das heißt, es ist so wichtig, was wir säen, weil was wir säen, werden wir wirklich auch ernten. Und nicht nur in unserem eigenen Leben und auch nicht nur in unserem geistlichen Leben, sondern auch in unserem Körper, in der Familie, in Freundschaften. Da, wo wir wirklich Positives sehen, wo wir Zeit sehen, wo wir Gebete sehen, wo wir Finanzen sehen, wo wir wirklich aufpassen, was wir sehen, da werden wirklich auch Positives ernten. Und da, wo wir wirklich Negatives sehen, wird Negatives hervorkommen. Und es wird, solange die Erde besteht, wird dieses Prinzip auch bestehen bleiben. Deswegen will ich euch wirklich ermutigen, steht da drauf, sprecht gute Sachen über euer Leben aus, sprecht die Verheißung Gottes, betet wirklich rein und ihr werdet sehen, es wird ein Jahr der Ernte werden für uns alle Leben. Amen. Amen. Halleluja, so stark, wow. Jetzt könnten wir eigentlich schon aufhören, das hast schon genug zu tun. Ne? Halleluja, gutes Säen, preist den Herrn, gute Worte sprechen, das ist so, so, so wichtig. Halleluja. Ja, ich möchte mich entsprechend kurz fassen heute Morgen. Astrid lacht schon wieder. Die kennen mich schon, ne? Wenn ich sage kurz fassen, okay. Nein, wirklich. Aber eine Sache wollt ihr euch nicht vorenthalten zum Anfang. Ich habe ja letzten Sonntag den Witz erzählt von dem Ehepaar, wo die Frau die Kataloge mit dem Schmuck hat rumliegen lassen. Erinnert euch daran. Und daraufhin hat uns der Matze noch einen Witz geschickt und den wollt ihr euch nicht vorenthalten. Der geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung und zwar eine Frau hat auch demnächst Geburtstag und sie wünscht sich einfach, dass ihr Mann ihr mal so was Richtiges, Besonderes schenkt. Und eines Morgens sagt sie zu ihrem Mann, du Schatzi, ich hatte letzte Nacht einen Traum und in dem Traum, da war ich in einem Schmuckgeschäft, waren wir zusammen in einem Schmuckgeschäft und da war ein ganz, ganz toller Ring und du hast den mir gekauft. Und am Tag drauf hat sie wieder einen Traum und sagt zu ihrem Mann, du Schatz, ich habe letzte Nacht einen Traum gehabt, wir waren zusammen im Autohaus bei Mercedes-Benz und da war ein ganz, ganz tolles Cabrio und du hast es mir gekauft. Und noch einen Tag später hat sie wieder einen Traum und dann sagt sie, du Schatzi, ich war mit dir zusammen in einem edlen Bekleidungsgeschäft und da war ein ganz tolles Kleid, es war zwar super teuer, aber du hast es mir gekauft. Und dann hat sie Geburtstag und sie bekommt tatsächlich ein Geschenk eingepackt in Papier und heraus kommt ein Buch mit dem Titel Traumdeutung. Und ihr Mann sagt, so Schatzi, jetzt kannst du alle deine Träume selber deuten. Also, so viel zum Ablesen der Wünsche von den Lippen durch die Männer. Okay. Halleluja. Ich kann solche Witze ja machen, ich bin auch ein Mann. Ne? Okay, Matthäus 25 möchte ich mit euch reingehen. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, dass 2025, das zwei Schlüsselkapitel 2025, zum einen der Psalm 25 sind, darüber habe ich letzte Woche schon gepredigt, und zum anderen Matthäus 25. Und ich möchte heute nur den ersten Abschnitt von Matthäus 25 mit euch durchgehen, und zwar bis Vers 13. Und diese Geschichte kennt ihr sicherlich, beziehungsweise es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt, und er sagt folgendermaßen in der Neues Leben Übersetzung, lese ich es, da heißt es, man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Also als erstes können wir festhalten, einfach zum Verständnis dieses Gleichnisses, es handelt sich offensichtlich um 10 Personen, in dem Fall Frauen, die alle 10 eine Beziehung zum Bräutigam hatten. Im Gleichnis also kannst du davon ausgehen, alle 10 waren Christen. Ja, wenn du es aus unserer heutigen Sicht siehst. Damals Jesus, da gab es noch keine Christen, die kamen erst, nachdem er auferstanden ist. Aber das ist das, was Jesus sagen will. Er sagte, das Himmelreich kann man damit vergleichen. Das heißt, es waren 10 Christinnen. Der Unterschied zwischen 5 und 5 waren, 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die 5 Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die 5 anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Auch hier müssen wir festhalten, zunächst einmal, alle hatten Öl, weil alle hatten Lampen, die brannten. Ja, also alle hatten Öl. Die Lampe brannte. Das Öl steht ja für den Heiligen Geist, das ist die Symbolik, sodass die Lampen brennen. Die brennende Lampe steht für das Licht des Lebens von Jesus. Amen. Johannes 1, Vers 4 heißt es, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Dieses Licht brannte offensichtlich in allen 10 Jungfrauen. Das Licht brannte, weil alle hatten Öl. Der Unterschied war nur, die einen, die 5 Törichten, hatten keinen Vorrat an Öl. Sie hatten schon Öl, aber sie hatten keinen extra Vorrat. Sie hatten nur gerade genug für den Moment. Okay? Kein Überfluss. Jetzt lesen wir weiter, Vers 5. Als sich aber der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen, seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Da steht ganz viel auch von der Heiratstradition drin des Nahen Ostens, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, wie das damals gefeiert wurde und so weiter. Das ist jetzt nicht mein Thema, aber so lief es tatsächlich. Ja. Und dann heißt es, rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Das heißt, sie wollten alle den Bräutigam sehen. Sie waren alle Gläubige. Ja. Sie machten ihre Lampen zurecht. Da baten die 5 Törichten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen, weil sie hatten keinen Vorrat. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genügend Öl für uns alle. Geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen 5 Brautjungfern, also die Törichten, schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf! Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb, und jetzt kommt die Lehre von Jesus, deshalb sagt Jesus, seid wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Halleluja. Mit anderen Worten, Jesus zeigt uns hier in diesem Gleichnis die radikale Wichtigkeit davon, genügend Öl in unseren Lampen zu haben. Gerade genug ist nicht genug. Gerade genug Öl des Heiligen Geistes. Und ich habe schon gesagt, es steht für den Heiligen Geist, es steht für die Fülle seiner Präsenz, es steht für die Kraft Gottes, die unser Licht des Lebens in uns leuchten lässt. Man könnte auch sagen, es steht für die Kraft des Heiligen Geistes, durch die alleine wir auf die Dauer bis zum Ende in unserer Beziehung zu Jesus bleiben können. Weil das ist ja recht extrem. Am Ende sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Dabei hatten sie nur ein bisschen wenig Öl. Eine interessante Parallelstelle ist übertrieben, aber Ergänzung dazu, die diesen Gedanken einfach auch nochmal vertieft, ist 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Schlachterübersetzung lese ich. Da heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das heißt, erstmal dankt er dem Herrn für die neue Geburt. Erinnern wir uns an die 10 Jungfrauen, alle 10 waren von neuem geboren. Amen. Und jetzt geht's weiter, Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe hat er uns wiedergeboren, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Das heißt mit anderen Worten, wir gehen darauf zu. Es kommt der Moment der endgültigen Erfüllung, der Verheißung, der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Es kommt der Moment, wo wir eingehen in die Fülle Gottes. Amen. Es kommt dieser Moment. Wir gehen darauf zu. Und jetzt pass auf, Vers 5. Die wir, also wir, in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und das finde ich sehr interessant, was er hier sagt. Er sagt, da ist diese Verheißung vor uns, mit dem Bräutigam zu essen, da ist diese Verheißung der ewigen Gemeinschaft mit Jesus, da ist diese Verheißung der ewigen Beziehung mit Jesus. Wir haben diese Beziehung bereits, aber wir werden, und das ist das, was 1. Petrus 3 mit anderen Worten sagt, wir haben diese Beziehung, aber wir werden nur bis zum Ende in dieser Beziehung bleiben, wenn wir in der Kraft Gottes sind. Wir werden bewahrt in der Kraft Gottes. Und das wiederum ist die Parallele zum Öl im Gleichnis von den Jungfrauen. Nur in der Kraft Gottes. Mach dir das mal bewusst. Manchmal sagen Christen, die trennen das voneinander. Die sagen, die Kraft Gottes ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe eine Beziehung zu Jesus. Ich sage dir, täusche dich nicht. Du kannst auf die Dauer gar keine Beziehung zu Jesus haben, ohne dass die Kraft Gottes diese Beziehung immer wieder neu befeuert. Das ist das, was das Wort Gottes lehrt. Ohne die Kraft Gottes kannst du im entscheidenden Moment nicht sagen, oder kann Jesus im entscheidenden Moment über dich nicht sagen, ich kenne dich. Durch die Kraft Gottes werden wir bewahrt. Nur in der Kraft Gottes. Lass uns das bewusst machen. Und ich spreche nicht nur zu jedem Einzelnen, der hier ist oder jedem, der über Livestream ist, sondern ich glaube, ich spreche zum ganzen Leib Christi. Ich glaube, der Leib Christi, gerade auch in Deutschland, braucht es. Weißt du, ohne den Heiligen Geist können wir gar nicht bewahrt werden in der Beziehung zu Jesus bis zum Ende. Wir brauchen das Öl des Heiligen Geistes und wir brauchen genau so viel Öl vom Heiligen Geist, wie Jesus gesagt hat, dass wir brauchen. Nämlich nicht gerade genug, sondern Überfluss. Amen. Sag mal Überfluss. Halleluja. Weißt du, am Ende geht es darum, kennst du ihn, kennt er dich, kennst du ihn nicht, kennt er dich nicht. Darum geht es. Johannes 17,3 heißt es, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Sagst du, ja, ich erkenne ihn, ich weiß, Jesus ist mein Herr, Halleluja. Aber ich sage dir, täusch dich nicht. Du kannst nur bis zum Ende in dieser Sicherheit bleiben. Verstehst du? Auch angesichts von Krisen. Darum geht's. Also du kannst nicht den Tag deines Todes oder den Tag der Entrückung voraussehen, wie du da drauf sein wirst. Aber weißt du, woran du gut merkst, ob du so gefüllt bist, wie Jesus es sagt, dass wir gefüllt sein sollen? Wann siehst du, ob du ausreichend gefüllt bist? Du siehst es immer dann, wenn eine Herausforderung in dein Leben kommt. Du siehst es immer dann, wenn du konfrontiert wirst durch Umstände. Du siehst es immer dann, wenn du konfrontiert wirst durch den Geist in der Luft um dich herum. Du siehst es, weißt du, du siehst es, hat der Leib Christi genügend Öl, siehst du daran, ob er dem Zeitgeist um ihn herum widersteht oder nicht? Jetzt weißt du, wie viel Öl der Leib Christi in Deutschland hat tatsächlich. Deswegen ist die Botschaft wichtig. Und ich glaube, 2025 möchte Gott das ändern. Er möchte, dass wir genügend Öl in der Lampe haben. Jesus kommt bald und wir müssen bereit sein. Wenn Jesus kommt und er trifft auf eine Braut, die nicht genügend Öl hat, weißt du, dann es wird nicht reichen. Amen. Sondern wir werden bewahrt in der Kraft Gottes. Wir können ihn nur durch die permanente Einwirkung der Kraft Gottes im entscheidenden Moment erkennen und er uns. Amen. Also wenn Dinge kommen in deinem Leben, schlechte Nachrichten, Herausforderungen, Tod eines lieben Angehörigen, womit du nicht gerechnet hast, oder beruflich eine Mauer oder was auch immer, Beziehungsprobleme oder irgendwas, weißt du, wenn die Dinge, ich sag mal, die Stürme des Lebens an dein Leben ranbranden, weißt du, dann gibt's zwei Arten von Christen. Die einen, die haut's um. Und weißt du, Gott ist so gnädig, es ist noch nicht das Ende. Es ist nur eine Herausforderung in deinem Leben. Und deswegen haut es dich um und du kannst wieder aufstehen. Aber es haut dich um, du kommst raus, du kommst vielleicht aus der Spur, du fällst halb vom Glauben ab, du weißt nicht mehr, wo dir der Kopf steht, irgendwie kommst du völlig aus der Spur. Es haut dich einfach um. Du sagst, ja, es ist ja auch klar, es ist so viel, es kommt so viel auf mich rein. Aber weißt du, der entscheidende Punkt ist nicht, wie schwierig sind die Umstände in unserem Leben, wie hart ist die Herausforderung, wie groß ist die Herausforderung, sondern die entscheidende Frage ist, haben wir genügend Öl? Weil die genügend Öl haben in ihren Lampen, auch sie werden herausgefordert sein. Und es wird auch für sie nicht immer leicht sein, verstehst du? Ich mache hier keine falschen Versprechungen. Es wird auch für sie herausfordernd sein. Aber ich sag dir was, die genügend Öl haben, sie werden nicht aus der Spur kommen. Amen. Sie werden einfach weitergehen. Sie werden oben bleiben. Sie werden in ihrer Beziehung zu Jesus klar bleiben. Sie werden höher gehen. Sie werden im Sieg gehen. Sie werden im Bewusstsein des Sieges gehen. Ja, es wird nicht immer einfach sein. Ja, es wird herausfordernd sein. Ja, du wirst vielleicht durch Täler des Todesschattens gehen. Aber in alledem wirst du in fester Verbindung zum Herrn bleiben, in Stärke, in Kühnheit und voll in deiner Berufung vorwärts gehen, völlig ungehindert. Amen. Halleluja. Also das ist die Konsequenz, wenn du genügend Öl hast. Du merkst es erst in den Situationen, wie viel Öl du wirklich hast. Weißt du, die fünf törichten Jungfrauen haben nicht gemerkt, dass sie zu wenig Öl hatten, bis es drauf ankam. Vorher haben sie es nicht gemerkt. Ja, deswegen die entscheidende Frage ist, wie kommst du in Herausforderungen hinein und wie gehst du heraus? Also das können Herausforderungen in deinem persönlichen Leben sein. Es können auch Herausforderungen sein, für die du gar nicht unmittelbar verantwortlich bist oder die von außen an dich rankommen. Na, zum Beispiel, wie viele Christen sind, als Corona Boom gemacht hat, wie viele Christen sind in Angst gefallen und haben sich verkrochen und Corona, Corona, Corona. Ölmangel. Weißt du, wenn du wirklich Öl hast, weißt du, das heißt nicht, dass du dumm bist oder irgendwas, aber es heißt, dass du keine Angst hast. Also die Öl haben, werden keine Angst haben. Amen. Verstehst du? Das heißt nicht, dass du blauäugig bist oder irgendwelche dummen Sachen machst, aber du wirst keine Angst haben. Die Angst wird vielleicht kurz kommen, aber im nächsten Moment kickt das Öl rein. Ey! Hör! Halleluja! Eine andere Dimension. Hey, wir sind doch woanders zu Hause. Die Nachricht kommt, was nicht, der Arzt sagt, hey, Sie haben eine unheilbare Krankheit oder was. Oh! Hör! Es wird dich nicht umhauen, wenn du genügend Öl hast. Das verspreche ich dir. Weil das sagt Jesus, die fünf klugen Jungfrauen hatten genügend Öl und deswegen waren sie dabei im entscheidenden Moment, obwohl sich's hingezogen hat. Also Sabrina hat es so schön gesagt, weißt du, wenn sich Verheißungen hinziehen in deinem Leben, dann zeigt sich auch, ob du genügend Öl hast. Also wirst du müde, weil es so lang dauert? Fängst du an, negativ zu reden? Gehst du ein auf den Geist dieser Welt? Weißt du, dann merkst du, hey, da ist nicht genügend Öl in meiner Lampe. Amen. Oder gehst du voll durch und sagst, okay, ja, durch Glauben und Ausharren werden die Verheißungen ererbt. Also das sind alles Dinge, die wissen wir im Kopf. Die Bibelstellen haben wir alle im Kopf. Und wie wunderbar Geduld ist, hast du alles im Kopf. Aber ob du im entscheidenden Moment geduldig bist und ausharrst und im Glauben bleibst, entscheidet sich daran, wie viel Öl in deiner Lampe ist. Nicht an dem, was du im Kopf hast. Das ist das, was Jesus lehrt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir genügend Öl in der Lampe haben. Amen. Und ich glaube, dass zu Beginn dieses Jahres möchte Gott einige Lampen ganz neu auffüllen. Amen. Ich glaube, er möchte deine Lampe heute Morgen ganz neu auffüllen. Ich sag dir was, du kannst nie genug haben. Also, wenn du denkst, oh ja, auch nicht zu viel ist dann auch nicht gut. Also, zu viel, musst du keine Gedanken machen. Jesus hat hier in dem Gleichnis nicht gesagt, dass sich irgendjemand Gedanken machen muss, dass er zu viel Öl in der Lampe hat. Das Problem hat Jesus nicht auf dem Schirm gehabt, sondern es war immer nur das Problem, zu wenig davon. Das heißt, gerade dann, wenn du denkst, wow, ich bin doch gut aufgestellt, mich kann nichts aus der Bahn hauen, täusch dich nicht, morgen kann um die Ecke eine Herausforderung kommen und du merkst plötzlich, wie wenig Öl du tatsächlich in der Lampe hattest. Deswegen würde ich dir empfehlen, so viel wie geht. Amen. Überfluss. Halleluja. Und weißt du, noch ein Aspekt ist ganz wichtig und da möchte ich dir noch geben. Jesus hat hier in diesem Gleichnis klar gesagt, dass es nicht möglich ist, sich das Öl von jemand anders zu holen. Du kannst nicht vom Öl eines anderen leben, sondern du musst dir dein eigenes Öl holen. Und es gibt nur einen, von dem du das Öl des Heiligen Geistes bekommst, und das ist logischerweise der Heilige Geist. Amen, weil der hat es. Amen. Das heißt, du kriegst es nirgendwo anders. Und wie kriegst du dieses Öl des Heiligen Geistes? Ganz einfach, indem du erstens Zeit mit ihm verbringst, indem du Gemeinschaft mit ihm hast, indem du mit dem Wort Gottes dich füllst, weil das ist Geist. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. In dem Moment, wo du dich mit dem Wort Gottes füllst, füllst du dich mit dem Geist Gottes. Und somit bekommst du frisches Öl in deine Lampe, wenn du dich mit dem Wort Gottes füllst. Wenn du Zeit der Gemeinschaft hast mit ihm, wenn du Zeit im Lobpreis hast, in der Anbetung. Also das wäre ein guter Vorsatz für dich persönlich, für dieses neue Jahr, wenn du schon Vorsätze machen willst fürs neue Jahr. Die meisten Vorsätze werden ja gebrochen, sagt die Statistik. Aber in dem Fall, weißt du, setz die Priorität. Also wenn du erkennst, worauf es ankommt. Warum hat Jesus dieses Gleichnis gesagt? Ganz einfach, er hat es gesagt, damit wir die richtigen Prioritäten setzen. Oberste Priorität ist genügend Öl in der Lampe. Oberste Priorität ist nicht, was tue ich für den Herrn, was mache ich alles, was mache ich hier, was erreiche ich da, bin ich hier erfolgreich, was ist mit meinen Kindern, was ist mit meiner Familie, was ist hier, was ist da, habe ich mein Leben auf der Reihe, habe ich es nicht auf der Reihe. Oberste Priorität ist genügend Öl in der Lampe. Amen. Und alles andere wird dir hinzugetan werden. So heißt es Matthäus 6, 33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugetan werden. Also wie bekommst du genügend Öl in die Lampe? Erstens, indem du Zeit mit ihm und mit seinem Wort verbringst. Und zweitens, und das ist auch wichtig, indem du Zeit der Gemeinschaft mit anderen verbringst. Auch da setzt sich das Öl des Heiligen Geistes für dich frei. Nicht, dass jemand anders dir sein Öl gibt, das ist nicht der Punkt. Sondern wir werden gemeinsam gefüllt vom Heiligen Geist. Und da liegt eine gewaltige Verheißung drauf. Ohne geht's nicht, wir hatten es vorher schon. Ja. Ohne Leib Christi, Gott hat es so vorgesehen, er gießt seinen Geist in sein Leib. Nirgendwo in der Bibel findest du das, dass der Heilige Geist sich einfach nur auf Einzelne kommt und dann mit Einzelnen nur geht und dass es keinen Zusammenhang hat zum Leib Christi. Das ist nicht so, sondern er gießt sich aus in seinem Leib. Gemeinschaft ist eine wichtige Priorität. Gemeinschaft mit anderen. Ich glaube, dass das, weißt du, der Zeitgeist, auch in unserem Land, die Mächte der Finsternis in unserem Land sind nicht schwach, verstehst du, sind real. Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völkerschaften, heißt im Wort Gottes. Aber wo strahlt der Herr auf? Wo geht die Herrlichkeit des Herrn auf? Über denen, die ihm glauben. Amen. Das heißt, wir brauchen diese Gemeinschaft, in der wir stark werden, gefüllt werden mit Öl, damit wir dem Zeitgeist widerstehen können. Amen. Halleluja. Also daran siehst du, erkennst du oder unterscheidest du eine Gemeinde, die gefüllt ist mit dem Öl und die nicht gefüllt ist. Die nicht gefüllt ist, wird versucht sein, Kompromisse zu machen. Die nicht gefüllt ist, wird versucht sein, Dinge reinzulassen in ihrer Mitte, zu sagen, na ja, gut, aber das ist doch jetzt in der Welt wirklich ganz normal und das ist doch jetzt okay und überhaupt und ja, was man noch vor 50 Jahren geglaubt hat in Bezug auf Sexualität, das gilt doch heute nicht mehr und so weiter. Verstehst du? Also das ist der Zeitgeist. Aber wer genügend Öl hat in der Lampe, durchschaut die Lügen des Feindes. Amen. Du brauchst Öl in der Lampe, um die Fallen und die Lügen des Feindes in deinem Alltag zu unterscheiden. Wo möchte der Teufel dich auf einen Abweg führen? Glaub nicht, dass du das erkennst, weil du so schlau bist. Glaub auch nicht, dass du es erkennst, weil du die Bibel auswendig gelernt hast. Das allein reicht nicht, obwohl es wichtig ist, Zeit im Wort zu verbringen. Aber das allein reicht nicht. Was du brauchst, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Weil nur die Kraft des Heiligen Geistes gibt dir im Zweifelsfall auch die Kühnheit zu sagen, nein, da stehe ich. Nein, das, okay, wenn sie da mich ablehnen, wenn sie da gegen mich gehen, da kann ich dazu stehen, weil ich bin gefüllt mit dem Heiligen Geist. Amen. Jemand hat mal so gesagt, ein bekannter Prediger hat gesagt, wie gefüllt jemand mit dem Heiligen Geist ist, kannst du daran erkennen, wie kühn er ist. Also wie entschieden er ist, auch sich Ärger einzuhandeln, wenn es sein muss. Ja, manchmal weißt du, okay, wenn ich da jetzt einen klaren Pflock einschlage, dann gibt es vielleicht Ärger. Aber wenn du nicht gefüllt bist mit dem Heiligen Geist, wirst du sagen, oh, ich fühle mich so schwach, kann ich nicht, oh, vielleicht kann man es ja doch irgendwie ein bisschen einfach, vielleicht gibt es doch ein kleiner Kompromiss, schadet doch nichts. Aber gefüllt mit dem Heiligen Geist wirst du klar stehen. Amen. Halleluja. Frisches Öl, sag mal frisches Öl. Halleluja. Gemeinschaft, Zeit der Gemeinschaft. Dienst auch von anderen gehört auch dazu. Weißt du, wenn wir einander dienen, gibt nicht der eine das Öl dem anderen, ja, was er hat, das Öl dem anderen. Nein, sondern wenn wir einander dienen, dann benutzt der Heilige Geist das, um Öl auszugießen in die Herzen von jedem Einzelnen von uns. Wenn wir Hände auflegen, dann finden Übertragungen statt der Kraft Gottes, die die Salbung in unserem Leben verstärken, die das Öl verstärken. Da liegt eine Verheißung drauf. Gott hat es einfach so bestimmt. Du sagst, ja gut, ich hole mir alles direkt vom Heiligen Geist. Ja, du holst dir alles direkt vom Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist wirkt halt auch durch den Dienst von anderen an dir. Indem sie dich ermutigen, indem sie für dich beten, indem sie dir auch die Hände auflegen, indem es auch Kraftübertragung gibt. Weil das Öl, die Salbung des Heiligen Geistes hat immer zwei Aspekte. Pass gut auf, zwei Aspekte der Salbung. Das eine ist die innere Salbung. Die innere Salbung in dir, das ist die Kraft, die deine Beziehung zu Jesus frisch hält. In dir. Amen. Diese Salbung ist in dir ganz allein für dich. Um dich frisch zu halten. Und die wird verstärkt durch Gemeinschaft, auch durch einander dienen, durch deine persönliche Zeit mit dem Herrn, natürlich sowieso, dadurch wird sie verstärkt. Und dann gibt es aber noch die zweite Dimension der Salbung und das ist die äußere Salbung. Das ist die Salbung auf dir. Die Salbung ist auf mir für die anderen. Sie ist in mir für mich. Sie ist in mir für mich und sie ist auf mir für die anderen. Das heißt, da ist eine Salbung auf uns, die uns befähigt, die Kranken zu heilen. Die uns befähigt, Dämonen auszutreiben. Da ist eine Salbung auf uns und die kann verstärkt werden. Amen. Und die kann verstärkt werden durch Übertragungen. Die kann verstärkt werden durch Handauflegungen. Und du brauchst sowohl diese äußere Salbung als auch die innere Salbung, um in der Kraft Gottes bewahrt zu werden. Das ist wichtig zu verstehen. Also du sagst, ja, Hauptsache ich habe die innere Salbung, dann bin ich mit dem Herrn verbunden. Die innere und die äußere Salbung wirken zusammen. Weißt du, wenn keine Kraft auf dir ist, um die Dinge zu bewirken, die Gott bewirken will, dann wirst du auch frustriert werden. Amen. Dann wirst du frustriert werden, weil dann die Dinge nicht passieren. Dann haben deine Worte keine Power. Und dann sagst du irgendwann mal, ja, ich rede und rede und rede, aber es passiert nichts. Ich spreche und spreche das Wort, aber es passiert nichts. Ja, vielleicht muss die Salbung auf dir stärker werden. Amen. Die äußere und die innere Salbung gehören zusammen, um uns auf die Dauer im Glauben zu halten. Wir werden bewahrt in der äußeren und in der inneren Salbung durch Glauben für das, was für uns bereit liegt. 1. Petrus 3. Amen. Halleluja. Sag nochmal frisches Öl. Sag mal die richtigen Prioritäten. Persönliche Zeit mit Gott. Und zweitens generell Zeit für dein geistliches Leben. Zeit für dein geistliches Leben. Und dazu gehört Zeit in der Gemeinschaft mit anderen. Priorität. Brauchst jetzt nicht alles wiederholen, ist okay. Ist schön, aber... Halleluja. Zeit in der Gemeinschaft mit anderen. Dienst auch für den Herrn. Verstehst du? Dienst für den Herrn ist ein wichtiger Bestandteil, um in der Spur der Kraft Gottes zu bleiben. Fall nicht auf diese Lüge rein, okay, ich kann in der Kraft Gottes bewahrt werden, indem ich mich einfach zurückziehe und jetzt einfach nur noch ich und der Herr, wir haben jetzt Zeit. Weißt du, es kann für eine Zeit richtig sein, sich zurückzuziehen, zu beten, zu fasten, einfach die innere Salbung aufzufüllen. Aber wenn du auf die Dauer nicht einen Ausfluss hast für die Salbung in deinem Leben, für die äußere Salbung auch auf deinem Leben, dann wird etwas in deinem geistlichen Leben auch ungesund, unrund und dann gehörst du am Ende auch zu denen, die nicht genügend Öl in der Lampe haben. Ist ganz still. Sag mal zu deinem Nachbarn, aha. Ja, es ist so. Halleluja. Also deswegen sage ich immer, auch wenn Leute Herausforderungen, manchmal die erste Reaktion, wenn du nicht genügend Öl in der Lampe hast, manchmal ist die, du hast irgendeine Herausforderung, was weiß ich, schwere Krankheit kommt plötzlich in deiner Familie oder so, und die erste Reaktion ist, okay, jetzt muss ich erstmal alle meine Dienste absagen, jetzt mache ich erstmal gar nichts mehr, weil jetzt ist mein Leben zusammengefallen. Und weißt du, die Wahrheit ist, wenn du das tust, in Wahrheit, haut es dich noch viel mehr aus der Spur, als wenn du einfach weitergehst. Aber du brauchst genügend Öl, um weiterzugehen. Amen. Also lass dich nicht aus der Spur deiner Berufung rausbringen. Und damit sage ich nicht, dass du mal hier mal was umstellen kannst und mal da und mal hier mal reduzieren oder mal da. Versteht? Alles, seht es alles in Proportion. Ja? Ich sage hier nichts absolut 100% so. Aber ich sage dir was, ohne auf der Spur deiner Berufung zu bleiben, wirst du auf die Dauer nicht genügend Öl in der Lampe haben. Also warum hat Paulus gesagt, überleg dir mal, warum hat Paulus gesagt, wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Lohn, habe ich keinen Lohn verdient, weil ein Zwang liegt auf mir. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Warum hat Paulus das gesagt? Ich sag dir, weil er dieses Prinzip verstanden hat, das ich dir gerade lehre. Weil er verstanden hat. Weißt du, natürlich war klar, er muss das Evangelium verkünden, damit die verlorenen Seelen errettet werden und damit Gemeinden gebaut werden und so weiter. All diese Früchte hervorkommen. Aber Paulus wusste ganz tief in seinem Innersten, ich muss das Evangelium verkünden, weil das meine Berufung ist. Und wenn ich nicht in meiner Berufung lebe, wehe mir. Warum wehe mir? Weil das Öl ausgeht. Wenn du nicht mehr dienst, da wo Gott dich berufen hat, wenn du nicht mehr in dem gehst, wo Gott dich berufen hat, dann geht das Öl aus. Das ist das Problem. Und am Ende ist deine ganze Beziehung zum Herrn, die du vielleicht am Anfang retten wolltest, ist am Ende viel mehr erschüttert, als sie je zuvor war. Warum? Weil nur wenn du fließt in dem, was Gott hat, kann das Öl weiter sich auffüllen. Immer wieder. Also es ist wichtig, gerade auch in Krisensituationen. Denk nicht immer, weißt du, tu diesen Gedanken weg. Oh ja, jetzt muss ich schnell alles ändern. Ich habe, da ist eine Krise. Ich muss alles ändern. Also das Beste ist immer zuerst mal zu sagen, geh einfach weiter. Sag, ja, das ist aber so schwer, das ist so. Mehr Öl. Mehr Öl. Also die Antwort ist mehr Öl. Mehr vom Heiligen Geist, mehr Öl. Mehr Öl. Ihr Lieben, wir brauchen mehr Öl in unserem Land. Halleluja. Wir brauchen, weißt du, auch bei Glory Life, wir brauchen nicht weniger Heiliger Geist, sondern wir brauchen mehr Heiliger Geist. Ja, manche sagen, ja, bei Glory Life, ihr seid ja voll die Holy Ghost-Leute oder was auch immer. Weißt du, das ist alles relativ. Vielleicht sind wir das relativ im Vergleich zu vielleicht manchen anderen Gemeinden im Land. Das mag schon sein. Aber ich sag dir, für Gott kann es nie genug sein. Er sagt nicht weniger Öl, und das ist das Wort des Herrn zum Anfang dieses Jahres, nicht weniger Öl, sondern mehr Öl. Er will uns noch mehr im Öl sehen. Er will uns noch mehr Öl geben. Halleluja. Er will uns so füllen mit Öl, dass wir überfließen mit dem Öl. Halleluja. Halleluja, weißt du, und das ist, weißt du, und dazu braucht es Prioritäten. Dazu braucht es Prioritäten, auch als Gemeinde, als Gemeinschaft müssen wir Prioritäten setzen, wenn wir wollen, dass dieses, was ich jetzt gesagt habe, Realität wird. Wir müssen Prioritäten setzen. Priorität heißt zum einen, Priorität Nummer eins ist Raum machen für das Wort Gottes. Amen. Kolosser 3,16. Lasst das Wort Christi reichlich in eurer Mitte wohnen. Weil im Wort ist Öl. Ist ölig. Es hat ja schon manchmal so Zeichen gegeben, auch wo plötzlich eine ganze Bibel voll mit Öl, da ist plötzlich Öl aus einer Bibel rausgeflossen und so weiter. Die Bibel wurde durchtränkt mit Öl. Einmal, es war ein Hammerding da, habe ich mitbekommen, das war in Amerika, da hat einer wirklich eine Bibel in so ein gehabt, die wo wirklich eine, so eine Wunderbibel praktisch war, die hat er dann in ein Aquarium reingelegt, und dann ist das Ding immer voller geworden. Die Bibel schwamm dann im Öl, ja, aber sie ging nicht kaputt dabei. Ja. Das ist krass. Ja. Das sind so Zeichen, weißt du, mit denen Gott deutlich macht, hey, da ist Öl in meinem Wort. Amen. Da ist Öl auf meinem Wort. Halle, mein Wort ist ölig. kannst dich damit einschmieren. Dazu musst du es aber lesen und dazu musst du es hören. Es ist nicht das Buch an sich, verstehst du? Es ist nicht das Buch an sich. Das ist das heilige Buch. Nein, es ist der Inhalt. Amen. Da ist Öl drauf. Also lasst uns Raum machen für das Wort Gottes. Und das zweite, die zweite Priorität für die Gemeinde ist Freiraum für den Heiligen Geist. Amen. Paulus hat die Thessalonicher gewarnt, hat gesagt, den Geist löscht nicht aus. Oder auch, man kann auch übersetzen, den Geist dämpft nicht, den Geist unterdrückt nicht. Wo der Geist des Herrn ist, da ist was? Freiheit. Hast du es dir schon mal umgekehrt überlegt, wenn es da heißt, wo der Geist des Herrn ist, also wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was heißt es im Umkehrschluss? Das heißt, im Umkehrschluss, wenn keine Freiheit da ist, ist der Geist auch nicht da. Wenn wir dem Heiligen Geist keinen Freiraum machen, wenn wir ihm keinen Raum geben, dann ist er auch nicht da. Dann kann er nicht da sein, weil er, wo er kommt, wo er wirklich kommt, da ist Freiheit. Er macht Freiheit. Also er schafft sich Freiheit. Sagst du, ja, Gott ist souverän, Gott kann sich ja einfach mit der Brechstange die Freiheit in den Gemeinden verschaffen. Ja, das ist... Manchmal würde ich mir das auch wünschen, dass er vielleicht mal ein bisschen mehr Brechstange anlegt und sagt, okay, mit der Brechstange in den Leib Christi hinein, sodass er sich Freiheit verschafft. Aber weißt du, viele haben das schon gesagt und ich sag's mal wieder, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er ist kein Einbrecher, der mit der Brechstange kommt, sondern er klopft an. Ja? Jesus klopft an. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und werde das Mahl mit ihm halten. Das heißt, wir müssen ihm bewusst Freiraum machen. Weißt du, das ist eine Priorität 2025. Freiheit für den Heiligen Geist. Sag mal, Freiheit für den Heiligen Geist. Und das bedeutet gleichzeitig, und pass auf, ich möchte dir noch erklären, was du da gerade gesagt hast. Wenn du sagst, Freiheit für den Heiligen Geist, bedeutet es gleichzeitig Nein zur Kontrolle. Nein zur Eigenkontrolle. Nein zur Kontrolle von Menschen. Nein zum Dämpfen des Heiligen Geistes. Nein zum Kritisieren des Heiligen Geistes. Was er tut, ob das, und hier, und das gefällt mir nicht, und das, ja, ich hätte es gern lieber so serviert, Heiliger Geist, und bitte mehr die Portion, das kann ich nehmen. Aber wenn das dann kommt, nee, dann bin ich mal weg eine Zeit lang, ich komme dann wieder, wenn es wieder ein bisschen anders ist und so. Verstehst du? So kommst du nicht durch, so hast du nicht genügend Öl. Mehr Öl, Halleluja, mehr Öl bedeutet, hey, Heiliger Geist, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Alles, was du gibst, will ich, egal, ich muss da nicht groß überlegen. Weißt du, Freiraum für den Heiligen Geist bedeutet Nein zur Gedankenkontrolle. Nein zum Eigenbeurteilen. Weißt du, ich muss nicht alles schön finden, was der Heilige Geist schön findet. Ist so. Ich muss nicht alles gut finden, was der Heilige Geist gut findet, ich muss nur Ja sagen. Und dann werde ich merken, es ist doch besser, als ich dachte. Das ist so. Ja, in der erste Gottesdienst, den ich erlebt habe in meinem Leben, der wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt war, da dachte ich am Anfang, Hilfe, wo bin ich hier gelandet? Und ich habe es schon öfters erzählt. Und dann habe ich aber ein schlaues Gebet gebetet, also wahrscheinlich vom Heiligen Geist inspiriert, gebetet, wo ich gesagt habe, Herr, alles, was hier von dir ist, das will ich. Und alles, was nicht von dir ist, das will ich nicht. Und als ich das noch gebetet habe, dachte ich, naja, also so arg viel ist hier sicher nicht vom Heiligen Geist. Aber vielleicht ist da doch ein bisschen was vom Heiligen Geist und das will ich, ja. Aber je länger es ging, weil ich Ja gesagt hatte, weil ich mich entspannt habe, weil ich losgelassen habe, habe ich je länger es ging gemerkt, da ist doch mehr vom Heiligen Geist, als ich dachte. Ich habe nicht alles verstanden. Weißt du, in dem Gottesdienst, da saßen Leute, die saßen auf der Bank und der eine, ich weiß noch genau, der hatte fast einen roten Kopf und ich dachte, ist das ein Säufer oder was ist mit dem? Und er hatte immer so, das heißt so saß der drin, ne? Ich dachte, der Den haben sie irgendwo auf der Straße aufgelesen oder was? Ich wusste damals noch nichts von Trunkenheit im Heiligen Geist. Ich wusste das nicht. Ich dachte, boah, die sind ja krass drauf hier. Die sind hier im Gottesdienst und sind besoffen, dachte ich. Ja, wirklich. Das dachte ich, ja. Hätte ich mal nachgelesen, Apostelgeschichte 2, haben sie das auch schon gedacht. Haben sie auch schon gedacht, die sind ja besoffen. Die sind ja besoffen hier, das ist ja nicht normal. Aber weißt du, du musst dich entscheiden, was du willst. Willst du mehr von Gott oder willst du dein eigenes Leben? Willst du Gott nur, um dein eigenes Leben ein bisschen aufzupeppen oder willst du wirklich Gott? Also Gott, der Heilige Geist kommt nicht, um dein eigenes Leben nur ein bisschen aufzupeppen. So ein bisschen Heiliggeist, Zusatz, mal am Sonntagmorgen so ein bisschen, schon ganz nett, ne? Wie die Schwaben so schön sagen, no nicht zu viel, so. Soll's nicht übertreiben. Also Jesus hat nicht gelehrt, dass wir es übertreiben können mit dem Heiligen Geist. Verstehst du? Natürlich, es muss immer in Balance sein, auch mit dem Wort Gottes. Das ist ganz klar, das hat er auch gelehrt. Das Wort und der Geist müssen zusammenkommen, nicht irgendein Geist, verstehst du, nicht irgendein verrückter Geist, sondern es muss schon mit dem Wort zusammenkommen. Aber dann kannst du nicht zu viel vom Heiligen Geist haben. Oh, jetzt ist mir zu viel. Weißt du, wenn du sagst, wenn der Heilige Geist wirkt und etwas in dir sagt, oh, das wird mir jetzt zu viel, dann heißt es, dass du dringend Erneuerung brauchst, deines Denkens, deiner Seele. Dann umso mehr, geh umso mehr rein. Sag, okay, dann voll rein. Das ist ja genau das, was ich brauche. Und dann wirst du vielleicht ein paar Turbulenzen haben am Anfang in deiner Seele. Aber ich sag dir, der Heilige Geist sorgt dafür, dass du frei wirst. Und dann kommst du anders raus, als du reingegangen bist. Amen. Im anderen Fall, wenn du dem einfach nur widerstehst und sagst, okay, nein, das ist mir einfach zu viel, ich ziehe mich zurück. Ja gut, dann kannst du es vermeiden, aber du kommst nicht weiter. Kein bisschen. Und das Öl in deiner Lampe wird weniger, ohne dass du es merkst. Weil der Heilige Geist bietet dir sein Öl an, so wie er es im Angebot hat. Amen. Du kannst nicht sagen, ja nein, also diese Ölsorte hier, die gefällt mir nicht. Ja, ich möchte das Spezial Jerusalem Anointing Oil mit dem Spezialduft von, was weiß ich, von Thymian und keine Ahnung, nach was die Öls alles so riechen. Aber das andere, das irgendwie, das einfach nur, keine Ahnung, nach Sonnenblumen riecht oder so, das will ich nicht. Nein. Was sagt Paulus? Galater 5, 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht erfüllen. Also da hast du es wieder. Sei voll mit dem Heiligen Geist und du hast Power gegen das Fleisch. Also du hast nicht Power gegen das Fleisch, indem du den ganzen Tag das Fleisch bekämpfst nur. Du kannst den ganzen Tag deinem Fleisch widerstehen und oh, dieser Geist der Lust, ich widerstehe dem jetzt in Jesu Namen. Aber je mehr du auf den Geist der Lust starrst, umso stärker wird es am Ende. Tu mal deinen Fokus ändern und sag mal, okay, Herr, mehr Heiliger Geist. Ich fülle mich mit dem Heiligen Geist. Weißt du, dann hast du Power zu widerstehen. Dann ist nämlich plötzlich das andere, diese anderen Dinge sind dann völlig unattraktiv. Weißt du, wer voll ist mit dem Heiligen Geist, für den sind die Angebote der Welt unattraktiv. Also das macht so leicht für den Leib Christi. Manchmal sagen Christen, ja, in der heutigen Zeit ist es so schwer, Christ zu sein, weil die Welt ist so anders unterwegs und da sind so viele Geister und da ist so viel Dämonen und die ganze Hexerei und die ganzen, oh, und diese und jene und alles so. Weißt du, mehr Öl. Die Lösung ist mehr Öl. Daniel 9, 26 ist die Rede vom antichristlichen Geist oder da vom Antichristen speziell. Aber ich sag mal, der antichristliche Geist vor der großen Trübsal, er steht auf, er ist bereits aufgestanden in der Welt. Ja? Aber was steht da? Da steht, sein Ende, also das Ende des antichristlichen Geistes, wird in einer Überflutung sein. Eine Überflutung, rat mal, was das für eine Überflutung ist. Es ist die Überflutung, die in deinem Leben beginnt, in dem Moment, wo du mehr vom Heiligen Geist empfängst. Amen. Jesus hat gesagt, Johannes 7, 37, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und dann sagt er weiter, wer an mich glaubt, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Das heißt, da ist die Überflutung. Wo du hinkommst, ist über die Überflutung. Du bist eine einzige Überflutung für den antichristlichen Geist. Amen. Weißt du, und dann ist Christsein plötzlich nicht mehr schwer. Es ist nicht schwer, den Geistern in der Welt zu widerstehen. Es ist nicht schwer, kühn zu sein. Es ist nicht schwer, kompromisslos zu sein. Es ist nicht schwer, den Angeboten der Welt zu widerstehen, wenn du überfließt. Wenn es da überflutet. Halleluja. Wenn da genügend Öl in deiner Lampe ist. Halleluja. Also Johannes 10, 10. Der Teufel kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Das ist das eine. Wie viele von euch haben schon mal den Versuch des Teufels in ihrem Leben erlebt, dass er gekommen ist, um zu rauben, zu stehlen und zu verderben? Wie viele haben es schon mal erlebt? Okay, weißt du, bin ich nicht allein. Okay, aber was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Was ist die Antwort auf den Raub, den Diebstahl, das Verderben des Teufels? Der Überfluss des Heiligen Geistes. Sein Ende ist in einer Überflutung. Amen. Das Ende deiner Probleme ist in einer Überflutung. Das Ende deiner Probleme in deinem Kopf, in deiner Seele, in deinen Gefühlen ist in einer Überflutung. Mehr vom Heiligen Geist ist immer die Antwort. Das kannst du dir merken. Also du brauchst nicht irgendwas. Manchmal die Christen denken dann, ja gut, wenn ich nur jemanden habe, der mir jetzt ein ganz spezielles Spezialgebet beibringt, wie man jetzt in dieser Situation betet und wenn man noch diesen Altar niederreißt und noch jenes betet und noch jenes Detail erledigt, dann habe ich das Geheimnis entdeckt, wie ich wirklich den Durchbruch kriege. Und ich sage dir nichts gegen alle diese Gebete, alles schön und gut, aber ich sage dir, ohne Öl in der Lampe, vergiss es. Kannst du den ganzen Tag irgendwelche Gebete blabbern, es bringt dir nichts. Aber hast du Öl in der Lampe, weißt du, dann kommt es nicht mehr auf die Formulierung an. Weißt du, wenn die Überflutung kommt, dann wird der Antichrist nicht mehr sagen, hast du das Richtige gesagt? Hast du genau die richtige Formulierung? Hast du auch gesagt, im Namen Jesus von Nazareth? Gab es mal so eine Lehre im Leib Christi? Ja, du musst sagen, im Namen Jesus von Nazareth, weil sonst der Teufel weiß ja nicht, am Ende meinst du Jesus von keine Ahnung, von Tiberias oder so. Da gab es ja vielleicht auch einen, der Jesus hieß. Also der Teufel weiß genau, wen du meinst, wenn du voll bist mit dem Heiligen Geist. Das spürt er nämlich. Das spürt er, in wessen Namen du kommst. Er spürt, in wessen Autorität du kommst. Er spürt, was aus dir hervorkommt, wenn der Heilige Geist aus dir hervorkommt. Amen. Da brauchst du kein Spezialding oder irgendein besonderes Geheimnis und noch 5 Bücher lesen über die Spezialgebets-Super-Power-Mega-Strategie. Also ich sag dir heute Morgen die absolute Superpower-Mega-Spezialstrategie, um jeden Feind in deinem Leben locker unter die Füße zu nehmen. Und das ist einfach mehr vom Heiligen Geist. Werde gefüllt vom Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Letzte Bibelstelle. Und dann geht's los. Halleluja. Epheser 5, Vers 18, Vers 17 fange ich an. Er sagt, Paulus spricht, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Versteht, Leib Christi, versteht, was der Wille des Herrn wirklich ist. Und dann kommt's, dann kommt der Wille des Herrn und er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Mit anderen Worten, zieht euch nicht die Angebote der Welt rein, irgendwelche Ersatzbefriedigungen, irgendwas anderes, was dir vorgibt, dich irgendwie zu erfüllen. Zieht es euch nicht rein, sondern, und jetzt kommt der Befehl. Knallt. Sag mal, das ist ein Befehl. Und jetzt kommt der Befehl und er sagt, sondern werdet voller Geist. Amen, werdet voller Geist. Und dann sagt er weiter und das zeigt, das was er weiter sagt, zeigt, wie wichtig Gemeinschaft ist, wie wichtig wir gemeinsam sind, um voll zu werden mit dem Heiligen Geist. Er sagt nämlich, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern, geistlichen Liedern redet und mit dem Herrn und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Also das ist ein Befehl. Sag mal zu deinem Nachbarn, das ist ein Befehl. Also das ist ein Befehl für 2025. Werdet voll Geistes. Das ist ein Befehl für dieses kommende Jahr. Werdet voll Geistes. Halleluja. Werdet voll Geistes. Werdet voll Geistes. Oh, werdet voll Geistes. Werdet voll Geistes. Ihr könnt gar nicht genug voll Geistes sein. Hallo, Glory Life. Ihr könnt gar nicht genug voll Geistes sein. Hab keine Angst, zu extrem zu sein. Weißt du, wenn andere Christen über Gemeinden, die voll Geistes sind oder, sage ich mal, im Ansatz ein bisschen voll Geistes sind, schon sagen, die sind extrem, dann sagt es nur etwas aus über diese Gemeinden. Es sagt nämlich etwas darüber aus, wo sie stehen. Aber es sagt gar nichts darüber aus, wo wir stehen. Es sagt auch nicht darüber, auf keinen Fall sagt es, dass wir schon zu viel haben. Auf keinen Fall sagt es das. Halleluja. Triff diese Grundsatzentscheidung zu Beginn dieses Jahres. Sag, ich will jemand sein, der voll ist mit dem Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen. Lass uns wirklich das zusammen festmachen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du zu uns gesprochen hast heute Morgen, Herr. Durch Irina, durch Sabrina und jetzt durch mich, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir in ein neues Jahr hineingehen dürfen, Herr, nicht unwissend über das, was du sagst, Herr. Herr, danke für dein Gleichnis von den 10 Jungfrauen, Herr. Danke, Herr, dass du uns dadurch lehrst und dass du uns dadurch zeigst, wie wichtig es ist, diese Priorität zu setzen, Herr. Herr, und jetzt zu Anfang dieses Jahres, gleich zu Anfang dieses Jahres, Herr. Herr, setzen wir diese Priorität. Und wir sagen dir, komm, wenn du sagst, jawohl, ich bin da dabei, dann sprich mir einfach nach. Sag, wir wollen Vollgeistes sein. Sag mal, ich entscheide mich, meine Priorität darauf zu setzen, Vollgeistes zu sein und immer voller zu werden, mich immer neu füllen zu lassen. Ich will jemand sein und ich werde jemand sein, der überfließt mit dem Heiligen Geist, der so voll ist, dass was immer auch kommen mag, die Überflutung ist immer sofort bereit. Die Ströme lebendigen Wassers fließen in meinem Innersten und aus meinem Innersten hervor und sie überfluten alles andere. Wo immer ich hinkomme. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Danke, Herr, dass du deinen Geist ausgießt heute Morgen, Herr. Oh, Jesus. We love you. Oh, we love you, Holy Spirit. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Halleluja. Und ich glaube, und das habe ich auch schon im Lobpreisteam gesagt, wir wollen heute Morgen wirklich auch eine Zeit haben, wo wir dem Raum geben und wo wirklich jeder, der sagt, weißt du, auch wenn du sagst, ja, ich bin vielleicht trocken oder ich bin, wo du es schon selber merkst, wo du es vielleicht schon selber gemerkt hast, weißt du, dann ist sowieso höchste Eisenbahn. Also ich spreche heute Morgen auch, ja, insbesondere auch zu all denen, die es noch gar nicht gemerkt haben, dass sie vielleicht mehr brauchen könnten. Aber natürlich spreche ich ganz besonders auch zu denen, die es schon gemerkt haben. Ja. Amen. Halleluja. Und für sie gibt es auch eine gewaltige Verheißung. Das heißt, Jesaja 35, Vers 6 heißt es, denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Halleluja. Und deswegen wollen wir jedem heute Morgen die Gelegenheit geben, jeder, der es schon gemerkt hat, dass er es braucht und jedem, der es noch nicht gemerkt hat, aber vielleicht gerade im Begriff ist es zu merken, Halleluja, vielleicht jetzt nach dieser Predigt schon gemerkt hat, dass es braucht, wollen wir heute wirklich eine Zeit haben, wo wir vom Heiligen Geist empfangen, wo wir uns füllen lassen, zusammen füllen lassen vom Heiligen Geist. Wirklich, Überfluss. Und du solltest dich mit nichts weniger zufrieden geben als Überfluss. Du solltest entschieden sein, heute Morgen hier rauszugehen als ein Überfließer. Nichts anderes, wo du weißt, wow, der Heilige Geist in mir, der fließt, der fließt, der fließt, der fließt. Ich bin voll. Ich bin voll. Ich kann zwar noch voller werden, aber ich bin schon ganz gut voll. Ja, man kann immer noch voller werden. Halleluja. Amen. Und wenn wir dich raustragen müssen am Ende, weil du so voll bist. Ja, wenn du um 5 noch da liegst, weil du so voll bist, ist auch okay. Aber sei entschieden, voll zu sein. Sei entschieden, voll zu gehen. Halleluja. Preis den Herrn. Wir werden eine Zeit haben, wo wir einfach jedem dienen, auch der das möchte, Hände auflegen werden. Aber bevor wir das tun, möchte ich jetzt an der Stelle alles andere erledigen, was wir noch zu erledigen haben. Weil man nie weiß, was passiert, wenn man dem Heiligen Geist Raum gibt. Also möchte ich dir jetzt an der Stelle die Gelegenheit geben, hinein zu säen, auch in diesen Boden. Das heißt, ich möchte, dass du den Heiligen Geist fragst, was du in den Boden seines Geistes säen sollst. Auch da gilt Galater 6, Vers 8, wo es heißt, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Weißt du, wenn wir von Freiheit sprechen, sprechen wir nie von Freiheit für das Fleisch, sondern wir sprechen immer von Freiheit für den Geist. Natürlich, wandelt im Geist, ja? Nicht Freiheit für das Fleisch. Aber wer auf den Geist sät, heißt es, also wer, wer sich dem Geist hingibt, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und dann heißt es Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit, das ist, was Sabrina gesagt hat, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Amen. Also sei auch da im Geben. Weißt du, sag, ich will jemand sein, der reichlich empfängt vom Heiligen Geist, und ich will jemand sein, der ein großzügiger Geber ist, der reichlich gibt, der überfließt auch. Ja, lass uns das mal zusammen sagen. Ich will jemand sein, der reichlich empfängt vom Heiligen Geist. Und ich will jemand sein, der das Empfangene großzügig weitergibt. Also das ist der göttliche Segenskreislauf. Wenn du großzügig weitergibst, empfängst du umso großzügiger. Wenn du umso großzügiger empfängst, gibst du umso großzügiger weiter. So ist es ein Segenskreislauf, der in Gang gesetzt wird und der immer stärker wird. Und heute Morgen hast du jetzt die Gelegenheit, das mit deinen Finanzen zu tun, zu säen mit deinen Finanzen. Frag ihn einfach, Heiliger Geist, was soll ich säen jetzt in diesen Boden? Wenn du hier live vor Ort bist, hast du die Möglichkeit, in bar zu geben. Die Eimer gehen gleich durch. Du hast auch die Möglichkeit, eine Verpflichtungserklärung auszufüllen, die ist unter deinem Stuhl. Dann kannst du sie in den nächsten Tagen überweisen. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann wird auch die Info eingeblendet, wie du geben kannst. Du kannst per Überweisung geben oder direkt IBAN eingeben. Du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Also tu das, was er dir zeigt gerade jetzt. Säe in diesen Boden, säe mit diesem Herzen des Überflusses in Jesu Namen. Amen. Geben wir die einmal durch. Halleluja. Preis den Herrn. Und während ihr durchgebt, gebe ich euch noch ein paar starke Zeugnisse weiter. Auch was gerade wieder die letzte Zeit passiert ist. Nicht alles, aber ein paar Sachen. Zum einen schreibt hier jemand, ich sah mit meinem linken Auge nur facettenmäßig, wenn ich gestresst war. Bei einer Predigt sagten sie, man solle die Hand auf das erkrankte Auge legen. Dies habe ich getan. Es war vor circa einem Monat und seither ist es nicht mehr aufgetaucht. Halleluja. Preist den Herrn. Ich bin sehr froh darüber. Amen. Halleluja. Oder hier so ein starkes Zeugnis auch für ein Heilungstuch. Wir segnen hier ja immer auch die Heilungstücher, werden wir auch gleich noch machen. Ein Heilungstuch, wie wirklich die Kraft Gottes durch das Heilungstuch übertragen wird. Da heißt es hier, wir schickten Heilungstücher in die Ukraine, schreibt hier Svetlana. Und wir erhielten gestern eine starke Nachricht. Eine schwangere Frau, die während der Flucht schwere Bauchverletzungen erlitt und unter Panikattacken sowie Traumata litt, hatte starke Schmerzen im Mutterleib und bekam starke Blutungen. Also sie war schwanger gewesen, ja? Genau, habe ich ja vorgelesen, ja. Alle Symptome, die sie hatte, deuteten darauf hin, dass das Baby in einem lebensbedrohlichen Zustand war. Die Erste-Hilfe-Mitarbeiter rieten ihrem Ehemann, sie sofort ins Krankenhaus zu bringen. Bevor sie jedoch dort ankam, legte sie das Heilungstuch auf ihren Bauch, das sie erhalten hatte. Also von hier in die Ukraine geschickt, hat sie dort auf ihren Bauch gelegt, während sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Zunächst verspürte sie unglaublichen Frieden und ihre ersten Gedanken waren, alles wird gut. Dann ließen die Schmerzen nach und verschwanden komplett. Auch die Blutungen stoppten. Später bestätigte der Arzt, dass die Herztöne des Babys normal sind und die Mutter selbst in Ordnung ist. Sie ist überglücklich und unendlich dankbar. Halleluja. Ist das nicht stark? Wow. Wow, wow, wow. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Und nächsten Dienstag haben wir ja wieder Gloryhäuser, deswegen auch nochmal hier was aus den Gloryhäusern. Eine Gloryhaus-Teilnehmerin wurde von Gastritis geheilt und hat keinerlei Beschwerden mehr. Preist den Herrn. Eine Frau, die auch ins Glory House kam, kann nach Gebet ohne Krücken laufen. Schmerzen sind deutlich weniger geworden. Eine andere Glory House Teilnehmerin kann nach Gebet deutlich besser sehen. Eine Glory House Teilnehmerin betete für ihre Arbeitskollegin. Sie hatte einen sehr starken Bandscheibenvorfall und musste dringend operiert werden. Nach dem Gebet hat diese Frau keinerlei Schmerzen mehr. Die Bandscheiben kamen an ihren Platz zurück. Die Operation wurde abgesagt. Halleluja. Ist das nicht stark? Danke, Jesus. Halleluja. Wow. Weißt du, das kommt aus dem Öl. Das Öl. Öl im Überfluss. Öl im Überfluss. Halleluja, reicht nicht nur für dich, sondern auch für die anderen. Halleluja. Ich möchte dich auch noch ermutigen, auch im Hinblick auf das Öl. Fasten hilft. Amen. Wir sind gerade in einer Daniel-Fastenzeit. Ja. Du darfst aber auch gerne natürlich auch zwischendurch voll fasten. Aber wenn du Daniel fasten willst, die Infos liegen hinten am Welcome-Tisch aus, was das bedeutet, was man da isst, was man da nicht isst. Wir fasten 3 Wochen lang, so wie Daniel 3 Wochen lang gefastet hat. Also Fasten ist nicht eine Diät, habe ich schon mal gesagt. Ja. Fasten ist auch nicht etwas, eine Methode, um Gott den Arm umzudrehen, irgendetwas zu tun. Ja. Sozusagen Manipulation Gottes. Ja. Sondern was Fasten ist ein Ausdruck deines Herzens, dass du mehr Hunger hast nach dem, was du nicht siehst, nämlich nach den Dingen Gottes, als nach dem, was du siehst oder fühlst. Das ist der Ausdruck. Das heißt, es ist eine Entscheidung für Leben im Geist. Amen. Es ist eine Entscheidung für Hunger nach Gott. Fasten hält dich hungrig nach Gott und Fasten macht dich auch hungrig nach Gott. Deswegen ist Fasten eine gute Sache. Ich möchte das empfehlen. Ja? Wirklich mehr zu hungern nach dem, was du nicht siehst, weil da kommt die Antwort her, als nach dem, was du siehst. Ja? Du drückst es aus. Wie von euch haben die letzte Woche, seitdem sie Daniel fasten, mal zwischendurch einen Gedanken gehabt? Ich weiß noch, in der ersten Nacht, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, es war in der Nacht von Sonntag auf Montag, wache ich morgens auf und noch so im Halbschlaf, denke ich so an eine Schokopraline. Und ich dachte noch während dem Aufwachen, dachte ich noch, oh, ich muss schnell eine Schokopraline essen. Und dann fiel mir ein, oh, ist ja Daniel fasten. Was das heißt, deine Seele hat manchmal Verlangen nach irgendwas, was du siehst. Das malt sie dir vor Augen, Schokopralin. Weißt du, wenn du es mal ein paar Tage nicht hast, dann ist es nicht mehr so wild. Irgendwann wird es leichter. Ja? Aber es war der erste Tag, ja? Da kam die Schokopraline aus dem Unterbewusstsein. Halleluja. Aber du entscheidest dich, das, was du nicht siehst, wichtiger zu nehmen als das, was du siehst. Amen. Deswegen, ich lade dich ein, mitzufasten. Nimm die Anliegen auch mit. Draußen liegen die Daniel-Fasten-Anliegen auch aus. Nimm das mit und sei mit dabei. Und dann noch eine Ansage. Wir suchen ein paar Helfer. Und zwar wollen wir die nächsten Wochen wir haben zwei Aktionen. Und zwar zum einen werden einige unserer Tischplatten im Café werden erneuert, weil die waren ein bisschen fehlerhaft. Manche Tischplatten waren fehlerhaft, deswegen wurden sie so fleckig. Und die werden jetzt ausgetauscht, die kriegen wir kostenlos ersetzt. Und wir müssen sie aber selber wechseln. Und dafür brauchen wir so 1,5-2 Tage insgesamt. Wenn 3 Personen helfen, braucht man das etwa, um diese ganzen Tischplatten zu wechseln. Und Wolfgang leitet das und würde das vom 22. bis 24.01. machen. Das ist von den Tagen her, glaube ich, Mittwoch bis Freitag, oder? Mittwoch bis Freitag, 22. bis 24.01. Wer wäre bereit, da mitzuhelfen, einfach diese Tischplatten auszutauschen, dass wir wieder schöne, saubere, gute Tischplatten haben im Café? Wer wäre da bereit? Wer würde dem Wolfgang helfen? Super. 1, 2, zum ersten, zum zweiten. Wir brauchen noch einen dritten. Wo? Ah, okay, 3, super, okay. Es dürfen ruhig auch 4 sein, weil wenn man mehr ist, dann kann man sich aufteilen, dann muss nicht jeder die ganze Zeit. Ist noch jemand? Okay, wir fragen einfach nochmal. Ihr 3 kommt auf jeden Fall auf den Wolfgang zu, sagt ihm Bescheid. Und dann noch eine zweite Aktion, auch ganz wichtig. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, aber unsere Kinderräume und auch der Flur vor den Kinderräumen braucht dringend einen Neuanstrich. Ja, Kinder sind lebendig und sie gehen mit ihren Schuhen hier und sie schießen mit dem Ball und so weiter. Und deswegen ist es nicht mehr ganz so schön da oben. Und wir wollen den Flur vor den Kinderräumen und die Kinderräume im ersten OG in einem Zeitraum vom 3. bis 7. Februar neu streichen. Wer hat tagsüber Zeit, kann mithelfen. Es wäre super, wenn es mindestens 6 Personen wären. Essen wird jeweils gestellt, also wir lassen eine Pizza kommen. Übrigens auch für die bei den Platten helfen, da gibt es auch was zu essen natürlich. Okay, wer kann sich vorstellen, 3. bis 7. Februar ist was für Tage? Wolfgang? Montag bis Freitag, okay, ja, das passt. Also Montag bis Freitag, wer kann sich vorstellen, da mitzuhelfen, zu streichen? Ja, das, wie gesagt, du musst nicht die ganze Zeit immer dabei sein, aber einfach Zeit. 1, 2, okay, wer kann sich noch vorstellen, mitzuhelfen beim Streichen? 3, 4, wunderbar. 5, noch jemand? 6, Halleluja, noch jemand? Wir machen vorsichtshalber 7, wir machen Überfluss. 8 ist die Zahl der Vollkommenheit. Ja, absolut, das ist Überfluss. Das, nein, 7 ist vollkommen, aber 8 ist Überfluss. Okay, noch jemand? Super, Halleluja, 8, wunderbar. Vielen Dank, geben wir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Okay, super, jetzt segnen wir jeden Einzelnen, der gegeben hat, Herr, im Überfluss. Wir segnen ihn zurück mit umso größerem Überfluss, Herr. Weil mit dem Maß, mit dem wir gemessen haben, wird uns wieder gemessen werden. Gedrückt, gerüttelt, geschüttelt und überfließend. Sag mal, überfließend. in ihren Schoß hinein. Danke, Vater, dass es so geschieht in Jesu Namen. 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Amen. Amen. Halleluja. So, und jetzt lassen wir den Überfluss hinein noch in diese Tücher. Du darfst mal deine Hände ausstrecken und den Überfluss hineinlassen in diese Tücher. Weil du hast ja gehört, was passiert durch diese Tücher. Also da können Leben gerettet werden. Wer weiß, vielleicht ist das Baby durch dieses Tuch tatsächlich sogar von im Leben her gerettet worden. Die Mutter, wie auch immer. Weißt du, das ist Lebensrettung. Also lass den Überfluss so richtig rein. Come on, ich möchte dich hören. Come on, wo seid ihr? Ja, Shakarabasita da da da da da da da. Halleluja. Korabasika da da da da da da da da da da da. Orabasika da da da da da da da da da da. Halleluja. Überfluss. Überfluss hinein in diese Kleidungsstücke und Tücher. Überfluss vom Heiligen Geist. Zeichen und Wunder. Heilung, Befreiung, Totenauferweckung in Jesu Namen. Herr, größere Wunder. Herr, als du sie getan hast, hast du verheißen, denen, die glauben. Herr, wir setzen diese Wunder frei, Herr, wo immer diese Tücher hinkommen. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, für Überfluss, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja, ihr Lieben. Lass uns nochmal zusammen aufstehen, bevor wir jetzt gleich dann auch in die Zeit reingehen, wo wir den Heiligen Geist uns noch dienen lassen. Der Tom gibt uns auch noch gleich die Ansagen weiter, aber bevor wir das tun, lass uns mal alle zusammen unsere Augen schließen nochmal und schau mal in dich hinein, wenn du hier bist heute Morgen oder auch wenn du über Livestream schaust, wenn du heute Morgen hier bist und du hast nicht diese Sicherheit in deinem Herzen, dass deine Beziehung zu Jesus steht, weil damit beginnt alles. Ja, die 10 Jungfrauen mussten gar nicht erst anfangen zu laufen ohne diese Beziehung zu Jesus. Ja? Sie hatten diese Beziehung zu Jesus. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist dir nicht sicher, ob diese Beziehung zu Jesus in deinem Leben tatsächlich steht. Vielleicht bist du dir sogar bewusst, dass die Beziehung zu Jesus in deinem Leben gebrochen ist. Es kann sein, weil da Sünde in dein Leben hineingekommen ist und du hast sie noch nicht bereinigt und bekannt, deswegen ist diese Beziehung gebrochen. Es kann sein, dass du noch nie Jesus in deinem Leben empfangen hast, als deinen persönlichen Herrn ihn noch nie reingelassen hast in dein Leben, dann ist diese Beziehung auch nicht wirklich vorhanden. Weil das Wort Gottes sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, du musst ihn bewusst aufnehmen. Vielleicht hast du ihn noch nie bewusst aufgenommen in deinem Leben. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich jetzt gleich als erstes, bevor wir irgendwie sonst jemand die Hand auflegen, möchte ich mit dir und für dich persönlich beten. Auch wenn du vielleicht mal Jesus aufgenommen hast in deinem Leben, aber du bist wieder davon weggekommen. Die Beziehung ist sozusagen, ja, man kann sagen, hat sich ausgeschlichen, wie auch immer. Ja, vielleicht einfach, weil nicht genügend Öl in deiner Lampe war. Aber diese Beziehung ist unterbrochen. Diese Beziehung ist praktisch nicht mehr vorhanden und du spürst einfach in deinem Herzen, es ist wichtig. Bevor ich ihn um mehr Öl bitte, ist wichtig, dass ich einfach diese Beziehung zu ihm ganz neu festmache. Dass ich mich ganz neu entscheide und sage, Herr, vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir meine Sünde. Vergib mir, wo ich dich betrübt habe. Vergib mir, wo ich von dir weggegangen bin und du fängst neu mit ihm an, in dieser Beziehung mit ihm. Und dann möchte ich mit dir und für dich beten und möchte dir da hineinhelfen. Und wenn dich das betrifft, dann da, wo du gerade jetzt bist, möchte ich mit dir und für dich beten. Und deswegen gib mir einfach kurz ein Zeichen, streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, ich möchte das jetzt, ich möchte heute Morgen hier sicherstellen, dass meine Beziehung zu Jesus steht. Dann streck einfach deine Hand ganz weit aus, sodass ich sehen kann, wenn du hier im Raum bist, danke für deine Hand, ist noch jemand da, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, streck sie ganz aus, streck sie weit aus, sodass ich sehen kann, ja, da hinten ist eine Hand, danke, ist, da ist noch eine Hand, danke, streck einfach deine, da ist noch eine Hand, danke, ist, da hinten ist auch noch eine Hand, danke, ist noch jemand da hier im Raum, der sagt, jawohl, ich möchte einfach gerade jetzt das festmachen, ich möchte diese Beziehung zu Jesus in meinem Leben festmachen, ich möchte sicherstellen, dass er mich kennt und dass ich ihn kenne, da ist noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dann ist dieser Aufruf jetzt für dich und ich möchte für dich und mit dir persönlich beten, ist noch jemand da, der gerade jetzt sagt, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen. Ich möchte, dass du mir da persönlich dienst. Da hinten ist noch eine Hand, super, wunderbar. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Auch wenn du über Livestream zuschaust, du kannst einfach auch mit deiner Hand ausstrecken. Ich sehe es zwar nicht, aber es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Gott sieht deine Hand und wir nehmen dich mit hinein in dieses Gebet, das wir jetzt gleich zusammen beten. Ich möchte es mit dir beten und ich möchte es für dich beten. Zuerst werden wir zusammen beten. Ja, ich werde einfach ein Gebet laut vorsprechen und du sprichst es einfach laut nach und dann werde ich für dich beten und dir auch die Hand auflegen dazu, wenn du hier im Raum bist. Wenn du nicht hier im Raum bist, dann fließt es einfach über den Livestream auch zu dir rüber und du kannst uns deine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich war auch dabei bei dem Gebet und machst es fest in Jesu Namen. Unter wunder@glorylife.de kannst du uns schreiben. Halleluja. Okay, und somit jetzt alle, die hier im Raum sind, die ihre Hand gehoben haben, die sagen, jawohl, ich möchte das festmachen, ich möchte jetzt dieses Gebet mit dir beten und ich möchte, dass du mir da die Hände auflegst. Einfach jeder Einzelne, der seine Hand gehoben hat oder auch der gespürt hat, ich hätte meine Hand gerade heben sollen, aber ich habe es mir nicht getraut. Du hast jetzt noch eine zweite Chance. Ich möchte euch einfach alle bitten, kommt einfach alle hier zu mir nach vorne, sodass wir zusammen beten können und dass ich euch die Hand auflegen kann. Komm einfach hier ganz schnell, komm aus dem Rhein raus, ganz schnell, komm nach vorne. Halleluja. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Kommt einfach nach vorne. Überall da drüben waren auch noch Leute. Kommt einfach nach vorne. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und muss nicht zu den Leuten schauen, darf sie andersrum stellen. Ja, genau, dann bist du nicht so abgelenkt. Hallo, herzlich willkommen. Da war noch jemand, herzlich willkommen. Da waren noch Leute, die ihre Hand gehoben haben. Herzlich willkommen. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Trau dich. Halleluja. Come on. Wenn du deine Hand gehoben hast, trau dich. Weißt du, die Bibel sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Amen. Das ist so wichtig. Weißt du, es ist eine Sache vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, die du festmachst. Halleluja. Da kommt noch jemand. Halleluja. Preist den Herrn. Komm einfach noch dazu. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ist noch jemand. Ich glaube, es war noch jemand. Gott hat noch zu jemandem gesprochen. Halleluja, Halleluja. Sei mutig. Was dieser Moment wird dein Leben verändern, weil du etwas vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt festmachst. Und Jesus sagt, ich stehe zu demjenigen, der das festmacht vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich stehe zu ihm, ich stehe zu ihr. Und ich werde kommen und etwas tun in deinem Leben. Und du wirst hier hinausgehen mit dieser Gewissheit, mit dieser Sicherheit, dass du zu Jesus gehörst. Und dass er dein Herr ist und dass du sein Kind bist und dass er dir alles vergeben hat, was du falsch gemacht hast. Halleluja. Wir beten jetzt gleich zusammen. Ist noch jemand da? Letzter Aufruf, komm ganz schnell nach vorne. Wenn du hier bist und dieser Aufruf ist für dich, komm ganz schnell nach vorne. Okay. Halleluja. Gut, schließen wir einfach mal alle unsere Augen hier im Raum. Auch du über Livestream kannst mit reingehen. Schließ einfach auch deine Augen. Halleluja. Wir beten zuerst ein Gebet. Ich bete es laut vor. Du betest einfach laut nach, ihr, die hier vorne seid. Jeder, der sonst mitbeten möchte, bete es einfach mit zur Unterstützung. Lass uns einfach Folgendes sagen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, damit ich in Beziehung zu dir leben kann. Damit ich dich kennen kann. Danke, Jesus, dass du gestorben bist am Kreuz, mit all meiner Sünde auf dir. Und danke, dass du wieder auferstanden bist, aus den Toten, und dadurch ein neues Leben für mich erkauft hast. Ich bitte dich jetzt um Vergebung, Vater, im Namen Jesus. Für alle meine Sünde, alles, was ich falsch gemacht habe, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich mal mit dir gelebt habe, aber wieder weggekommen bin, wo ich noch gar nie mit dir gelebt habe. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Blut mich jetzt reinigt. Mir vergibt und mich wäscht von jeder Ungerechtigkeit. Danke, dass dein Heiliger Geist mich jetzt erfüllt mit der Kraft, als Kind Gottes zu leben. Ich sage, Heiliger Geist, komm in mein Leben und erfülle mich jetzt. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Und jetzt lege ich euch die Hände auf und ich sage, Heiliger Geist, komme auf diese kostbare Schwester jetzt in Jesu Namen. Fülle sie mit der Kraft zum ewigen Leben, Herr. Fülle sie mit dieser Kraft, die sie bewahrt zum ewigen Leben, Herr. Herr, lass dies heute einen mächtigen Anfang sein, Herr, der Füllung mit deiner Kraft, Herr. Aber lass dem weitere Füllungen folgen, Herr. weitere Füllungen mit deiner Kraft. Von Kraft zu Kraft, wie es dein Wort sagt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir für diese kostbare Tochter des himmlischen Vaters. Ich danke dir, Herr, dass sie im Zentrum der Aufmerksamkeit des Himmels ist, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du sie heute Morgen hierher geführt hast, Herr. Weil du etwas Neues in ihrem Leben tun möchtest, Herr. Danke, Herr, für diesen Neuanfang heute, Herr. Danke für diesen Neubruch, den du brichst, Herr, in ihrem Leben, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du sie jetzt erfüllst, Herr. Erfüllst mit der Kraft vom Himmel, Herr. Oh, erfüllst mit der Kraft des ewigen Lebens, Herr, den Kräften der zukünftigen Welt, Herr. Und Herr, ich bete, dass sie nie wieder Mangel hat an Fülle des Heiligen Geistes, Herr. Ich bete, dass in ihrem Herzen von diesem Tag an wirklich dieser Zug zu dir so unersättlich, unstillbar, dauerhaft sein wird, Herr. Dass sie nie wieder da rauskommt, Herr. In dem Namen Jesus. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir für deinen Geist. Ich danke dir für deine Fülle, Herr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Mehr, Herr. Mehr. Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir. Oh, ich empfinde, der Vater sagt, ich habe auf dich gewartet, dass du wiederkommst, mein Sohn. Ich habe auf dich gewartet, dass du ganz neu zu mir kommst. Und ich freue mich über dich, dass du gekommen bist. Und von diesem Tag an wird ein dauerhaft neuer Wind des Heiligen Geistes in deinem Leben wehen. Von diesem Tag an wirst du nicht mehr der gleiche sein. Du wirst nicht mehr zurückgehen. Du wirst nicht mehr zur Rechten, nicht mehr zur Linken abweichen. Und ich werde dich gebrauchen, sagt der Vater. Ich werde dich mächtig gebrauchen zu einem Zeugnis für diese Generation. Ich werde dich mächtig gebrauchen, wirklich einen Weg zu legen für viele Menschen hin zum Vater, hin zu Jesus. Ich werde dich gebrauchen, ein Wegweiser zu sein. Ich werde dich gebrauchen, ein Wunderwirker zu sein. Ich werde dich gebrauchen, einer zu sein, der in der Kraft Gottes steht und in der Kraft Gottes geht und in der Kraft Gottes wirkt. In Jesu Namen. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für deine Kraft, Herr. Danke für deine Fülle, Herr. Oh, wir preisen dich für dein Werk, Herr. Wir preisen dich für dein Werk, Herr. Danke, Heiliger Geist. Oh, weich sie ein, Herr, in deiner Liebe heute Morgen, Herr. Herr, dass sie bewahrt bleibt in der Kraft Gottes, Herr, im Glauben. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Ich bete, Herr, für jeden Einzelnen, Herr, der hier vorne ist, Herr. Herr, dass an dem Tag, an dem du wiederkommst, oder an dem Tag, an dem wir endgültig in dein Angesicht schauen, Herr, dass du über jedem sagen können wirst, ich kenne dich, du gehörst zu mir, ich gehöre zu dir, wir zwei sind eins. Und du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter des Vaters. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, dass du diese Gewissheit in ihre Herzen pflanzt, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und hinter euch stehen jetzt noch ganz liebe Mitarbeiter von mir, die noch bereit sind, auch für euch weiter zu beten. Genau, dürft ihr mal kurz umdrehen. Halleluja. Hier braucht man jemand Russischsprachiges, genau. Einfach bereit sind, einfach für euch noch weiter zu beten. Und wenn ihr das möchtet, dürft ihr einfach mit ihnen ganz kurz in den Gebetsraum, glaube ich, gehen. In den Jugendgottesdienstraum. Okay, in den Jugendgottesdienstraum gehen und dort noch Gebet empfangen. Ja. Und genau, dann geht einfach dort drüber und wir geben Ihnen einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Gott ist so gut. Oh, sag einfach mal einen Moment, danke für deine Gegenwart, Herr. Danke für deine Fülle, Heiliger Geist. Danke, dass du uns heute Morgen neu erfüllst, Herr. Tiefer als je zuvor. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Jetzt kommt noch ganz kurz oder ganz schnell der Tom und gibt uns die Ansagen weiter. Und dann werden wir einfach eine Zeit haben, auch mit Open End am Ende, wo wir dem Heiligen Geist Raum geben. Für alle die, die heute anrufen wollen auf unserer Gebetshotline, sage ich auch schon mal jetzt an. Unsere Telefonhotline hat sich ganz klein bisschen geändert, weil wir haben jetzt unsere Bürotelefonnummer und die Gebetshotline, zwei unterschiedliche Nummern. Die Hotline hat jetzt die Nummer 07158 1758 190. Das heißt, die 9 ist dazugekommen. Da kannst du anrufen. Und zwar, wenn wir gleich mit der Zeit im Heiligen Geist starten, gib uns 10 Minuten, bis die an der Hotline sind, auch Gebet empfangen haben. Und nach 10 Minuten, wenn wir begonnen haben, hier zu dienen, kannst du anrufen, eine Stunde lang unter dieser Nummer 07158 1758 190. Kannst du dir schon notieren. Das ist ab sofort auch unsere Telefon-Hotline für Beratung und Gebet unter der Woche. Das sind zwei getrennte Nummern. Das eine ist die Büronummer, da sind in Zukunft keine Anrufe mehr möglich für Beratung und Gebet unter der Büronummer. Und das andere ist die Beratungs- und Gebets-Hotline-Nummer, weil wir mussten es einfach trennen, weil sonst zu viel Beratung und Gebet ins Büro reingekommen ist und das passt dann nicht mehr. Und deswegen sind es zwei getrennte Nummern, 07158 1758 190. Okay, gut. Ansonsten, genau, haben wir ja okay, weitere Ansagen vom Tom. Ja. Weiß den Herrn. Mach nur. Das stimmt, ich muss dahin. Super, wir fliegen durch die Ansagen heute, weil wir wollen ja gleich die Handauflegungen noch mehr gefüllt werden. Deshalb machen wir das heute ganz, ganz schnell. Das Gute dabei ist, auch für die Daniel-Faster gibt es die Möglichkeit, jetzt hier schnell durchzupfeifen, indem ihr weiter Vino trinkt. Weil Vino ist jetzt erlaubt vom Heiligen Geist noch weiterhin, sonst natürlich jetzt in der Zeit nicht. Also direkt im Anschluss an den Gottesdienst. Ihr Eltern holt bitte wie üblich eure Kids oben ab. Ihr dürft dann auch runterkommen und dann kriegt ihr auch die Handauflegung. Dann trifft sich das Beamer-Team im AV-Studio oben und all diejenigen, die in den letzten Wochen neu zu Glory Life gekommen sind, die treffen sich hier zur Linken im Jugendgottesdienstraum. Das Café öffnet und ihr kriegt dort Leckereien, eben auch fastenkonforme Leckereien. Und um 15 Uhr schließen dann die Türen. Am Dienstag finden die Glory-Häuser statt. Das Glory-Haus-Leitertreffen. Okay. Glory-Haus-Leitertreffen, circa 45 Minuten nach Ende des Gottesdienstes hier im Hauptsaal. Am Dienstag die Glory-Häuser. Kleine Gottesdienste in persönlicher Atmosphäre. Da wird ja eben auch persönlich nochmal gedient. Die Gegenwart Gottes ist gewaltig da. Wenn du kein Glory House hast bislang, dann findest du draußen im Foyer eine Liste oder auch online. Am Donnerstag ab 19 Uhr beten wir wieder gemeinsam im Feuer Gottes und entschieden und in Einheit und freuen uns nebenher dann schon auf 19.30 Uhr, wenn dann auch die Glory Life Schule losgeht. Das ist ein öffentlicher Glory Life Schulabend und da wird da sein unser Freund, Prophet Tim Koskaden. Freitag und Samstag, Livestream nur für Schüler. Okay, aber hier vor Ort ist es öffentlich. Gut. Freitag und Samstag ist der geistliche Frühjahrsputz in Bad Boll. All diejenigen, die sich angemeldet haben, die dürfen in die Evangelische Akademie kommen. Es geht um Stärkung, es geht um Gegenwart Gottes, es geht um Befreiung, es geht um Heilung. Und es gibt noch einige wenige Restplätze, zwar ohne Übernachtung, aber du kannst dich dafür noch anmelden. Die Infos siehst du auf den Folien. Am Samstag hier im Zentrum Connected-Zeit, 15 Uhr alle 13- bis 17-Jährigen und um 18 Uhr dann die 18- bis 25-Jährigen. Was haben wir? Lobpreis, Input und tolle Zeit der Gemeinschaft. Und das Wochenhighlight dann wieder am Sonntag, Herrlichkeitsgottesdienst, dann auch mit Abendmahl wieder. Das heißt, bring deine Nachbarn, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Kiddies ohnehin, bring sie alle mit und wir feiern und loben unseren Gott hier gemeinsam. Jetzt die allerbeste Zeit und viel Öl für uns alle. Halleluja. Wir machen heute keinen offiziellen Schlusssegen, sondern wie ich ja gesagt habe, wir machen Open End und wir wollen uns einfach gemeinsam ausstrecken nach mehr vom Heiligen Geist, was auch immer er tun will und wie auch immer er das tun will. Aber wie viele von euch sind so richtig entschieden, heute Morgen wirklich gefüllt zu gehen? Amen. Okay, dann lass uns mal zusammen aufstehen, lass uns mal zusammen beten. Halleluja. Wie gesagt, die ihr über Livestream zuschaut, ihr könnt Gebet empfangen über die Hotline, aber eben bitte erst 10 Minuten, nachdem wir begonnen haben, hier die Hände aufzulegen, weil wir werden zuerst die Mitarbeiter nach vorne rufen, dass ihnen gedient wird und dann werden die dann wiederum auch weiter dienen und auch euch an der Hotline dienen, okay? Also denkt daran. Halleluja. Wir haben eine Verheißung für das, was wir tun heute Morgen, eine biblische Verheißung. Ja, möchte ich dich daran erinnern. Lukas 11, Vers 13 sagt Jesus zu den noch nicht von neuem geborenen Menschen, muss man dazu sagen. Er sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, ja, das sind wir nicht mehr, wenn wir die neue Natur Gottes haben, aber das hatten sie damals noch nicht, sagt er, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Amen. Halleluja. Mit anderen Worten, Jesus sagt, wenn wir ihn bitten um den Heiligen Geist, werden wir vom Heiligen Geist empfangen. Und ich sage mal so, auch da gilt, mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir gemessen werden. Ja, also du kannst ihn nur ein bisschen was bitten, du kannst ihn nur ein bisschen mehr bitten, du kannst ihn um ganz viel bitten. Und du kannst sagen, Herr, ich brauche dich so dringend, gib mir alles, alles, alles, alles, alles, alles. Amen. Wer ist so? Okay, also dann lass uns das mal sagen. Herr, ich brauche dich so dringend. Mehr von dir. Ich will alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles. Halleluja. Ihr könnt anfangen. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du auf die Bitten deiner Kinder reagierst, Herr. Danke, Herr, dass du auf das Ausstrecken deiner Kinder reagierst, Herr. Herr, danke, dass du wirklich auch, Herr, zu Beginn dieses Jahres wirklich den Kurs setzt für alles, was du in diesem Jahr auch tun möchtest, Herr. Du möchtest deinen Geist ausgießen, Herr. Du möchtest Erweckung schenken, Herr. Du möchtest deine Gegenwart niederlegen wie nie zuvor, Herr. Herr, und damit wir auch in all dem stehen können, was du vorhast, und damit wir auch all das tragen können, was du für uns vorbereitet hast, Herr. Herr, es ist so, so wichtig, dass wir gefüllt sind, Herr. Gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, Herr. Gefüllt sind mit deiner Herrlichkeit. Gefüllt sind mit dem Strom Gottes, Herr. Und deswegen sind wir hier heute Morgen, um uns auszustrecken, Herr. Auszustrecken nach diesem Strom, Herr. Auszustrecken nach deiner Fülle, Herr. Halleluja. Und wir sagen, Herr, mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Frisches Öl, Herr. Ströme lebendigen Wassers. Halleluja. Halleluja. Ich möchte einfach alle die bitten, die einfach auch beim Gebetsteam nachher mit dabei sind, die Hände auflegen. Entweder am Telefon beten für die Leute oder einfach hier vorher auch, die E-Mail bekommen hatten und hier am Anfang in der Vorbereitung dabei waren. Kommt einfach als erstes nach vorne, dass euch als erstes gedient wird. Halleluja. Weil der Heilige Geist möchte auf euch kommen. Kommt einfach wirklich mit diesem Hunger. Kommt mit dieser Entschiedenheit. Lass dich nicht ablenken, sondern oh, da ist Fülle, Fülle, Fülle, Fülle. Komm näher, komm näher, komm näher. Oh, da ist Fülle, Fülle, Fülle, Fülle, Fülle. Oh, da ist Fülle, Fülle, Fülle, Fülle, Fülle. Oh, da ist Fülle, Fülle, Fülle, Fülle, Fülle. Oh, da ist Fülle, Fülle, Fülle. Oh, da ist Fülle, Fülle, Fülle, Fülle. Oh, da ist Fülle, Fülle. Oh, da ist Fülle, Fülle. Mehr vom Heiligen Geist. Mehr vom Heiligen Geist. Oh, mehr vom Heiligen Geist. Mehr vom Heiligen Geist. Oh, mehr vom Heiligen Geist. Oh, mehr vom Heiligen Geist. Mehr vom Heiligen Geist. Oh, mehr vom Heiligen Geist. Oh, mehr vom Heiligen Geist. Oh, mehr vom Heiligen Geist. Mehr vom Heiligen Geist. Oh, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Füll sie, füll sie, füll sie bis zum Überfluss. Oh, bis zum Überfluss. Oh, bis zum Überfluss. Oh, bis zum Überfluss. Oh, bis zum Überfluss. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Oh, durchflut ihn, durchspüle ihn. Oh, mehr, mehr, mehr, mehr, Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Oh, Halleluja. Halleluja. Ja, singt das alle zusammen. Singt das alle zusammen. Come on. Ist keine Show oder irgendwas zum Zuschauen, sondern hier kommt mehr vom Heiligen Geist. Mehr vom Heiligen Geist. Zuerst die Mitarbeiter. Zuerst die Mitarbeiter. Oh, Shekaramando Korabasandana. Vater, mehr vom Heiligen Geist. Oh, mehr, mehr, mehr. Überflutung. Jesus. Ah, Jesus. Überflutung. Überflutung. Überflutung. Ah, Überflutung. Überflutung. Überflutung. Überflutung. Überflutung. Überflutung. Überflutung. Überflutung. Überflutung. Überflutung. Überflutung. Überflutung. Ah, Überflutung. Überflutung, Überflutung, Überflutung, Überflutung. Ah, Überflutung, Überflutung, Überflutung, Überflutung, Überflutung. Mehr, mehr, mehr. Ah, mehr. Füllen, füllen, füllen, füllen, füllen, füllen, füllen, füllen. Ah, mehr, mehr, mehr, mehr. More, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Wo sind noch Mitarbeiter? Mitarbeiter? Gebetet ist, dann dürfen alle die, die mehr wollen vom Heiligen Geist, jeder hier im Raum, der mehr will vom Heiligen Geist, kommt einmal nach vorne und ihr Gebetsdiener, ihr beginnt einfach in die Hände alle aufzulegen. Wir beten alle zusammen. Hier ist noch Halleluja. Oh, füll den Heiliger Geist. Oh, füll den Heiliger Geist. Auch wir über Livestream empfangen mehr vom Heiligen Geist. Oh, Mord. Erst Mord. noch du. Da ist mehr von dir, da ist mehr von dir. Wir haben nicht so viele Ordner, also achtet darauf, wenn einfach Leuten vor euch die Hand aufgelegt werden, dann schaut einfach auch ein bisschen, dass ihr sie ein bisschen mithaltet. Einfach die, die vor euch stehen, haltet sie einfach ein bisschen mit, weil wir haben nicht so viele Ordner, okay? Also einfach, aber vertraut mal dem Heiligen Geist, er macht es schon richtig. Halleluja, mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Von dir, Herr. Oh, füll den Heiliger Geist. Halleluja. Oh, füll den Heiliger Geist. Füll den Heiliger Geist. Füll den Heiliger Geist. Füll den Heiliger Geist. Die Hotline ist jetzt freigeschaltet. Oh, mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr. Füll den Herrn. Mehr von dir. Frisches Öl, frisches Öl, oh, frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl von dir, Heiliger Geist. Oh, begegne mir, Heiliger Geist, begegne mir mit deiner Liebe, Herr. Begegne mir mit deinem frischen Öl. Oh, begegne mir, Heiliger Geist. Oh, begegne mir, Heiliger Geist. Deiner Liebe, Herr. Von dir. Lass sie voll vorangehen mit dir, Herr Jesus. Von dir, Herr. Mach sie zu einem leuchtenden Zeugnis für dich, Jesus. Einem leuchtenden Zeugnis deiner Kraft und deiner Liebe. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Ich spare den Überfluss. zu Überfluss. Halleluja. Halleluja. Wer hat noch nicht empfangen? Ihr könnt, hier ist noch Platz, hier könnt ihr nach vorne kommen. Wer noch nicht empfangen hat, kommt her. Halleluja. Mehr von dir, Heiliger Geist. Oh, mehr von dir. Mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr von dir, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn. Füll ihn, Heiliger Geist. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Oh, mehr. Durchtränke ihn, Herr. Durchtränke seine Seele. Durchtränke seinen Körper. Ganz tief, Herr. Ganz tief drin, Herr. Durchtränke ihn, Herr. Renk ihn, Herr, mit deiner Fülle. Oh, lass ihm dir begegnen wie nie zuvor, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Überfluss, Überfluss, Überfluss, Überfluss. Überfluss. Oh, mehr, Heiliger Geist. Oh, Überfluss. Überfluss, Überfluss. Ein Überfließer. Oh, mehr, mehr. Oh, mehr, Heiliger Geist. Oh, mehr, Heiliger Geist. Oh, fülle, fülle, fülle, fülle, fülle. Deine Hand aus. Halleluja. Hey. Wow. Hey. Hey. Hey. More Lord. Oh. More Lord. More Lord. Jesus. Jesus. Halleluja. Wem wurde noch nicht gedient? Oh. More Lord. Oh, more Lord. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. More. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Überflute, überflute, überflute. Überflute. Oh, Jesus. Oh, die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Halleluja. Joni, come on. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Glory. Oh, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr. Kosche karabasi karabasa karadadadadada. Hey. Oh, my Lord. Jesus. Auch mehr vom Heiligen Geist. Mama will mehr vom Heiligen Geist. Halleluja. Oh, komm. Heiliger Geist, gib mir mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Gib mir mehr. Füll. Frisches Öl. Frisches Öl. Frisches Öl. Frisches Öl. Oh, Schüssel. Wer will noch mehr? Komm her. Ja, ich weiß. Super. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Gib ihr mehr. Gib ihr mehr. Gib ihr mehr von dir, Heiliger Geist. Gib ihr mehr, Heiliger Geist. Fülle sie jetzt. Fülle Gefäße bis zum Überfluss. Überfluss, Überfluss der Kraft, Herr. Neue Kraft, frische Kraft, Herr. Frisches Öl, frisches Wasser von deinem Thron. Frisches Wasser, frisches Wasser. Frisches Wasser, frisches Wasser. Frisches Wasser, frisches Wasser. Bewässere ihren Garten, Herr. Ganz neu mit deiner Kraft. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Frisches Wasser, frisches Wasser, frisches Wasser, frisches Wasser, frisches Wasser. Mehr von dir, mehr von dir. Oh, mehr von dir. Oh, mehr von dir. Oh, mehr von dir. Oh, frisches Öl. Oh, frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl. Fülle, hey. Füll, füll, füll. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Frisches Öl. Oh, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, was sagt? Kein Problem. Zwing dich niemand. Mehr, mehr, gib mir mehr. Gib mir mehr. Gib mir mehr, Heiliger Geist. Gib mir mehr, Heiliger Geist. Gib mir mehr, Heiliger Geist. Oh, mehr, Heiliger Geist. Oh, mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Heiliger Geist. Oh, mehr von dir, Heiliger Geist. Also der geht unter, Schiff geht unter in der Herrlichkeit. Das ist Wasser, kein Wasser, sondern die Herrlichkeit. Und alle Ratten, die auf diesem Schiff waren, die verlassen diesen Schiff jetzt. Halleluja. Das Ende der Ratten ist meine Überflutung. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, oh, wir lieben dich, Heiliger Geist. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, oh, komm noch einmal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ihr Lieben, ich glaube, den Empfang für Neue verschieben wir auf nächsten Sonntag, okay? Empfang für alle, die neu zu Glory Life dazugekommen sind, nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst. Und ich würde sagen, um 13:45 machen wir hier weiter mit dem Glory Host Leitertreffen. Also 20 Minuten habt ihr noch, um euch frisch zu machen. Aber um 13:45 geht's weiter. Trinken wir weiter als Glory Host Leiter. Amen. Okay, Kaffee ist ja geöffnet, wisst ihr ja. Halleluja. Auch hier über Livestream, ihr könnt immer noch anrufen. Unter 0715817581790. Und ansonsten seid gesegnet, habt den besten Sonntag. Kommt ganz gut nach Hause. Amen.